Ja, willkommen zur Veranstaltungsreihe Gesellschaftskritik in der Krise. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Ja, diese Vortragsreihe ist das gemeinschaftliche Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Referats Politische Bildung des STURAS der TU Dresden. Wir haben uns im letzten Herbst zusammengefunden, um politische Bildungsarbeit an der TU Dresden ein wenig zu forcieren und haben uns da in einem auch mit Tino Heim zusammen in einem Vorbereitungskreis getroffen und haben die Vorträge konzipiert. Und ein Hintergrund oder eine Überlegung, die uns dabei angeleitet hat, war eben die, dass in den letzten 5 bis 10 Jahren man sagen kann, dass eine Menge Sachen passiert sind, welche vorher niemand für möglich gehalten hätte. Es ist an allen Ecken und Enden sind Sachen in Bewegung geraten, die vorher als alternativlos oder man könnte auch sagen, als sehr stabil wahrgenommen werden mussten. Man könnte hier als Beispiele anführen die Banken- und Finanzkrise, die sogenannte Flüchtlingskrise. Man spricht häufig auch von der Krise der Demokratie oder der Krise des Establishment. Man spricht von Umweltkrisen oder der Krise internationaler Beziehungen. Und die Tatsache, dass man gezwungen ist, oder dass es zumindest so getan wird, immer mehr Phänomene mit dem Begriff der Krise zu bezeichnen oder zu beschreiben, drückt zumindest zwei Dinge aus. Auf der einen Seite, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen irgendwie zu geben scheint, weil es sind doch in kurzer Zeit über sehr viele Krisen dazugekommen oder zumindest entscheidend geworden. Und auf der anderen Seite zeigt diese häufige Verwendung des Krisenbegriffs auch eine gewisse Ratlosigkeit an. Denn was macht eigentlich so eine Kette von Ereignissen zu einer Krise? Vielleicht kann man sagen oder festhalten, dass ein Teil einer Krise immer darin besteht, dass es häufig keine einheitliche Interpretation des Geschehens mehr gibt und damit das lösungsorientierte Handeln sehr schwer fällt. Und tatsächlich kann man heute, finde ich, gerade feststellen, dass es die einzigen Interpretationen, die gewisse Einheitlichkeit irgendwie für sich beanspruchen können oder die auch einen gewissen Anklang finden, meistens von rechten Bewegungen hervorgebracht werden und die Rest der Gesellschaft, viele linke Gruppen oder auch die sogenannte Zivilgesellschaft damit beschäftigt sind, sich darüber zu unterhalten, ab wann diese Kriseninterpretationen gefährlich werden. Es gibt also zwei Fragen zu beantworten und die haben wir uns bei dieser Vortragsreihe eben gestellt. Nämlich einmal, wie werden diese verschiedenen Krisenphänomene richtig interpretiert, wie kann man das machen? Und auf der anderen Seite, warum gibt es so große Probleme dabei, die zu interpretieren? Und diese beiden Bezüge sollen uns eben durch die Vortragsreihe begleiten. Die Vortragsreihe soll über zwei Semester gehen, einmal dieses Sommersemester und einmal das Wintersemester. Im Sommersemester wollen wir uns mehr damit beschäftigen, wie so eine Kriseninterpretation aussehen könnte und was sie alles beinhaltet. Da wird es einmal den heutigen Vortrag geben von Tino zur Krise der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Dann wird es einen Vortrag zur Krise im Geschlechterverhältnis geben, einen Vortrag zur Krise des gesellschaftlichen Naturverhältnisses, also das, was man vielleicht die ökologische Problematik nennen könnte. Und es wird einen Vortrag dazu geben, der sich eben mit dieser Frage, warum so eine Interpretation auch so schwierig ist, gerade in der Gesellschaftswissenschaft, also mit dieser Frage sich beschäftigen. Im Semester dann drauf ist tatsächlich eher die Krisenreaktion im Fokus. Nämlich einmal wird die Frage gestellt, wie reagiert das Subjekt in der Krise? Zweitens wird die Frage gestellt, was mit dem Zusammenhang von Krise und emanzipatorischer Kritik passiert ist. Also wo ist die gesellschaftliche Bewegung, die irgendwie in Richtung Emanzipation will in der Krise? Und der dritte Frage, die verhandelt wird, ist, wie man den Zusammenhang von Krise und autoritären Bewegungen näher bestimmen müsste. Die genaue Abfolge, die ist diesem Programm zu entnehmen, was wir eigentlich ausgelegt haben. Wenn nicht, gibt es am Zeitungstisch da noch Exemplare hier vorne. Weiß ich gar nicht, wie genau. Der nächste Vortrag, auf alle Fälle, den will ich noch ansagen. Dr. Michael Stetter wird am Mittwoch, den 19. April, eben diesen Vortrag halten zur Krise in den Gesellschaftswissenschaften. und wird versuchen zu bestimmen, was eben die theoretischen Bedingungen von Gesellschaftskritik in der Krise wären. Gerade dieser Aspekt, den ich angesprochen habe, mit den rechten Bewegungen, wer da nicht warten will bis nächsten Dezember, wo der Vortrag ist, den wir dazu organisiert haben, in den Rahmen, sei noch einmal eingeladen zur Ringvorlesung, die das Referat organisiert. Den Flyer dürfte auch ausliegen. Und in dem soll es eben, wie der Titel schon sagt, über die Aktualität autoritärer Bewegungen gehen. Zum heutigen Vortrag, er wird eröffnet von Dr. Tino Heim und der wird selber noch sehr viel zu diesen verschiedenen Krisenbezügen jetzt sagen. Und er würde somit einfach dem das Wort überreichen. Okay, danke Heinrich. Es geht heute also erstmal darum, vielleicht nochmal einige von diesen multiplen Krisendynamiken aufzuschlüsseln, die Heinrich schon benannt hat. Gleichzeitig aber die Frage zu stellen, was das alles im Hintergrund mit einer strukturellen Krise der Kapitalakkumulation und damit auch unseres Modells von Vergesellschaftung, das an Kapitalakkumulation geknüpft ist, zu tun hat. Wenn man sowas Komplexes machen will, hilft am Anfang eine kleine Gliederung wenigstens. Ich werde im ersten Punkt was dazu sagen, warum wir mit Krisendiskursen heute quasi überschüttet werden, sobald wir das Radio einschalten, warum wir aber in all diesen multiplen Krisendiskursen etwas finden, was ich fragmentiertes Krisenbewusstsein nennen würde. Also ein Krisenbewusstsein, das vielfältig zersplittert und segmentiert ist und die größeren Zusammenhänge hinter der Krise eigentlich nicht sehen kann oder auch nicht sehen will. Und das deswegen zu verkürzten Kritiken, zu verkürzter Kapitalismuskritik führt, die letzten Endes die gesellschaftlichen Zusammenhänge eben nicht trifft. Ich will im zweiten Punkt dann ein bisschen illustrieren, was man berücksichtigen müsste, wenn man das etwas differenzierter machen will, nämlich Kapitalismus nicht nur als eine Veranstaltung von bösen Bankern und Finanzspekulatoren zu interpretieren, sondern als Zusammenhang der gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, in denen wir alle leben und aus denen wir auch nicht so einfach rauskommen und die wir deswegen auch permanent reproduzieren. Ich will dann in den dritten Punkt was zu einer Typologie von Krisendynamiken ausgehend von Marx sagen, vor allen Dingen auch um zyklische Krisen und langfristig eskalierende Krisen, die Produktionsweise letzten Endes zerstören bzw. sie verunmöglichen, unterscheiden zu können. Und ich werde dann wird es wieder etwas konkreter, das ist ein Abtauchen ins etwas Abstraktere, konkret illustrieren, warum wir jetzt aus meiner Sicht mit einer grundlegenden Strukturkrise kapitalistischer Akkumulation zu tun haben, und zwar schon seit 1970, 72 ungefähr, die oft nur nicht sichtbar war, weil sie durch verschiedene Verschuldungszusammenhänge, Umverteilung von unten nach oben und so weiter und so fort verdeckt worden ist. Das kann man dann auch mit ein paar schönen Grafiken sichtbar machen. Letzter Punkt, die Frage muss man sich auch dann immer stellen, there must be some way out of here. Dazu gibt es dann auch nach den vielen Worten einen schönen kleinen Song von Bob Dylan, allerdings nicht in der Version von ihm, weil es soll mehr krachen. Von dem ausgehend will ich die Frage so ein bisschen zu berühren versuchen, warum wir uns heute, Thema, auf das dann Ingo Elber ganz am Ende nochmal eingehen wird, zwischen den Alternativen eines autoritären Wegs der Vergesellschaftung in einem Kapitalismus, der nicht mehr funktioniert, und vielleicht doch bestehenden emanzipatorischen Alternativen befinden. Soweit zum großen Plan. Multiple Krisen und fragmentiertes Krisenbewusstsein. Wenn irgendjemand von Ihnen das Radio einschaltet oder den Fernseher anmacht oder die Zeitung liest, dann hören Sie von den Krisen, die Heinrich schon genannt hat, ein paar anderen, also immer mal wieder von der Krise der Lohnarbeit, natürlich die Krise der Sozial-, Gesundheits- und Bildungssysteme, eine massive Krise der Reproduktion und der Geschlechterverhältnisse, sowohl biologisch, wir reproduzieren uns halt nicht mehr, davor haben ja Höcke und solche Leute so sehr Angst, in dem Maße, dass wir Deutschland als autochthones Volk erhalten können, sondern wir haben eine rückgehende Geburtenrate. Dahinter steht aber auch eine massive Krise der kapitalistischen Geschlechterverhältnisse. Wenn man davon gerade mal nichts hört, hört man ganz viel von Finanzkrise, Staatsschulden und Währungskrise, ökologischer Krise und als ob das noch nicht genug wäre, geopolitische Krisen, also zunehmende kriegerische Konflikte und Auseinandersetzungen, Und natürlich ganz, ganz prominent die sogenannte Flüchtlingskrise, die hier nur in Anführungszeichen, weil da haben sich alle sehr oft drauf gestürzt. Ich würde die aus verschiedenen Gründen nur als ein Epiphänomen der ganzen anderen Krisenzusammenhänge deuten. Was ist jetzt das Problem, wenn wir so viel über Krisen hören? Warum müssen wir dann nochmal in solchen Veranstaltungen darüber sprechen? Ganz einfach deswegen, weil diese Krisendiskurse normalerweise sektoriell beschränkt, also auf ein ganz bestimmtes Problemfeld beschränkt und bezogen auf scheinbare lokale Ursachen geführt werden. Das heißt, das meine ich mit fragmentiertem Krisenbewusstsein, man guckt sich eben die Krise des Sozial-, Gesundheits-, Bildungssystems nicht im Zusammenhang mit der Finanz- und Staatsschuldenkrise an, nicht im Zusammenhang mit der Reproduktionskrise, nicht im Zusammenhang mit der Krise der Lohnarbeit, sondern man versucht sozusagen innerhalb der Sozial-, Gesundheits- und Bildungssysteme die Krisenursachen zu finden und für alle anderen Krisen eben auch. Das begünstigt jetzt vor allen Dingen ein was und das finden wir massenhaft. Es begünstigt keine Erklärung der Krise, sondern es begünstigt verkürzte Schuldzuweisungen. Also irgendwer muss doch verantwortlich sein. Die ganzen Schuldzuweisungen folgen dann etwas, was wir in der Soziologie mit Edward Said und anderen Othering nennen. Also das heißt, die Attribuierung von irgendwelchen gesellschaftlichen Problemzusammenhänge auf andere, also natürlich nicht wir selbst, die diese Problemzusammenhänge verursacht haben. Wie sieht das dann aus? Verkürzte Kapitalismuskritik bedient sich immer vor allen Dingen irgendwelcher Feindbilder. Das sind dann die bösen Banker oder es sind die natürlich vaterlandslosen, weil internationalen Finanzinvestoren. Wichtiges Beispiel dafür wäre etwa Franz Müntefering, der 2004 von den Heuschreckenschwärmen gesprochen hat, die Deutschland abfressen. Damit meinte er die bösen internationalen Finanzinvestoren. Kleine Pikanterie dabei, er bezog sich damit auf Effekte von Hedgefonds, die die SPD 2003, also ein Jahr vorher, gerade erst durch das Investitionsmodernisierungsgesetz in der BRD zugelassen hatte. Also das heißt, man hat hier auch noch sozusagen eine Eigenverantwortung, die dann stellvertretend projiziert wird auf diese bösen Heuschrecken. Was man in diesem Muster jetzt eigentlich im Hintergrund immer hat, ist eine Unterscheidung, die aus dem Nationalsozialismus kommt, nämlich die Unterscheidung von raffendem und schaffendem Kapital. Also das Raffende sind die bösen Heuschrecken. Das Schaffende sind auch bei Müntefering die guten deutschen Unternehmer, die sich sozial verantwortlich um die Interessen ihrer Arbeitnehmenden kümmern würden. Ganz ähnlich mit einer schönen Formulierung von Helmut Schmidt, Gott hab ihn selig. Der geißelte 2003 den bösen Raubtierkapitalismus, mit dem er auch die bösen US-Investoren meinte, und unterschied ihn von der produktiven und sozialen Variante des Kapitalismus in deutscher Tradition. Zitat: Tatsächlich hat in Deutschland immer eine Art moralischer Kapitalismus existiert, also offenbar auch zwischen 1933 und 1945. Und dafür nennt Schmidt dann als beispielhaft die Konzerne Bosch und Krupp. Er meint dann natürlich, dass sie sich so gut um ihre Arbeitnehmer gekümmert hätten, aber da sie lachen, vermute ich schon, dass sie die Spannung in diesen Aussagen zu erkennen vermögen. Wenn wir uns gerade mal nicht an dem raffenden Kapital in seinen verschiedenen Ausprägungen abarbeiten, dann gibt es die Kritik an leistungslosen Schmarotzern und an all denen, die angeblich über ihre Verhältnisse gelebt haben und damit zur Krise der Sozial-, Gesundheit- und Bildungssysteme etwa beigetragen haben. Merkwürdigerweise leben über die Verhältnisse dann allerdings nicht die oberen Mittelschichten und die globalen Eliten, sondern über die Verhältnisse leben eigentlich immer die Unterklassen oder die, die von den Krisenausprägungen am stärksten betroffen sind. Das wären dann zum Beispiel im Diskurs um die sogenannte europäische Staatsschuldenkrise die faulen Südländer, ne? Also die Griechen und so weiter und so fort, die nicht richtig arbeiten können wie wir Deutschen, weil wir ihnen das leider noch nicht richtig beigebracht haben. Und deswegen halt letzten Endes unser sauer verdientes Geld jetzt verpassen. Das sind sozusagen dann andere Zuschreibungen. Was ganz beliebt ist, ist auch Kritik am Individualismus und Egoismus. Dann kann man schön moralisieren. Das wäre zum Beispiel, wenn man auf die Art und Weise an die Krise der Reproduktion und der Geschlechterverhältnisse rangeht, dann ist das eine Krise, die vor allen Dingen damit zu tun hat, dass es so viele nicht reproduktive und damit egoistische, individualistische Lebensformen gibt. Das sind dann die bösen Frauen oder auch die bösen Schwulen. Wo kommt das jetzt her? Natürlich hat man das im AfD-Diskurs, aber von einem Zurück zum Leitbild der reproduktiven Familie und der Abgrenzung von den egoistischen, nicht-heteronormativen und nicht-reproduktiven Lebensformen sprach vor kurzem auch Herr Kretschmann in der Zeit, also der erste grüne Ministerpräsident. Und damit sieht man auch schon, dass wir diese verkürzten Krisen, die die Schuld auf multiple andere zurechnen, eigentlich überall von links bis rechts haben. Also das heißt, auch in der Linkspartei finden wir etwa bei Frau Wagenknecht letzten Endes Vorstellungen von nationalen Sozialismus, der halt vor allen Dingen chauvinistisch deutsche etablierten Vorrechte verteidigen will, statt Zusammenhänge zu sehen. Mit diesen Zusammenhängen wird sie, wie gesagt, Ingo Elbe am Ende nochmal ausführlicher konfrontieren. Jetzt haben natürlich all diese fragmentierten Krisendiskurse durchaus einen Realitätskern. Den kann man aber, das würde ich sagen, nur verstehen, wenn man diese Krisen in Zusammenhänge des globalen Kapitalismus einordnet. Und das kann man eigentlich auch schon auf der Oberfläche der Erscheinungen ganz gut machen. Wenn wir von der Flüchtlingskrise sprechen, tatsächlich, wir hatten 2015-16 jeweils über 60 Millionen Refugees, also Menschen, die weltweit auf der Flucht waren. Wenn wir wissen, wovor die fliehen wollen, also wenn wir wissen wollen, wovor die fliehen, dann kommen wir aber in den meisten Fällen auf die ökologischen, ökonomischen und geopolitischen Folgen unseres globalen Produktions-, Konsum- und Wachstumsmodells zurück. Also damit, dass unsere Produktions- und Konsumweise zum Beispiel regionale Märkte zerstört, damit wir dort Billigfutter für Fleischproduktion produzieren können, die wir dann in Europa zu fast der Hälfte in die Mülltonne schmeißen. Und viele schöne andere Beispiele. Wir haben im Hintergrund eine Explosion von weltweit kriegerischen Auseinandersetzungen. 2014 und 2016 waren in Folge jeweils die kriegreichsten Jahre seit 1945, laut dem Heidelberger Institut für Konfliktforschung. Wir haben in allen Bereichen Zunahme von Landgrabbing, also von Landraub, CO2-Ausstoß, Ressourcenvernichtung. Und wenn wir damit so weitermachen, wird sich natürlich auch diese sogenannte Flüchtlingskrise verstärken. Da gehen einige Prognosen davon aus, dass wir auf 250 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit bis 2050 kommen werden. Wie sieht es dort aus, wo die Leute hinwollen, also im gesegneten Europa? Da sind wir überall mit der Krise der Lohnarbeit, der Sozial- und Gesundheitssysteme, der Bildungssysteme konfrontiert. Nur ein kleines Beispiel, Jugendarbeitslosigkeit in Europa liegt im Durchschnitt, ändert sich natürlich immer so ein bisschen. Ich glaube, inzwischen sind wir nur noch bei 21,5%, ist also etwas runtergegangen. Lag vor 2 Jahren im Durchschnitt noch bei 23,5%, bei den Spitzenreitern Griechenland und Spanien 50-60%, in einigen Regionen bis 75%. Das heißt, 75% der Leute unter 30 haben keinen Zugang mehr zum primären Integrationsmechanismus dieser Gesellschaft, der nach wie vor Lohnarbeit ist. Gesundheitssysteme wird überall gespart, am schlimmsten natürlich dort, wo die Troika die letale Sparmedizin verordnet hat, in Griechenland. Dort haben wir es wirklich damit zu tun, dass halt basale Medikation für Krebspatientinnen und so weiter und so fort nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Wie sieht es jetzt bei uns aus? Wir sind ja immer noch verschont, weil wir als Exportweltmeister nach wie vor der größte Krisenprofiteur sind. Trotzdem haben wir eine massive soziale Spaltung, eine zunehmende soziale Spaltung, einen massiven Einkommensverlust im untersten Drittel der Haushalte, dafür im obersten Dezil, einen Zuwachs von 10%, von 12%, also bei den obersten 10%, bei den obersten 1% sogar um 50%. 2007 verfügten ca. 60% der Bevölkerung praktisch über kein Nettovermögen mehr in Deutschland. 10% besaßen demgegenüber 60%. Jetzt sagen wir ja immer, der Ausweg aus allem ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dann kommen die Leute auch wieder in Arbeit. Damit sind wir bei dem, wozu Ihnen Christoph Görg dann noch ausführlicher was erzählen wird, der Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, die eben wesentlich darauf beruht, dass wir es mit einem auf exponentielles Wachstum der Güterproduktion und Vernichtung angewiesenen Produktionssystem zu tun haben. Warum Gütervernichtung? Nun ja, wir sprechen oft von Welternährungsproblem. Der schöne Witz dabei ist, dass 56% der globalen Kalorienproduktion, also über die Hälfte der globalen Kalorienproduktion, in den globalen Distributions- und Produktionsketten schlichtweg vernichtet wird. Also das heißt, das wird nicht konsumiert, sondern das sind Kalorien, die nicht von irgendjemandem gegessen oder verzehrt werden. Hat natürlich was mit den Distributionsketten, Futtermittelproduktion, Rohstoffproduktion und dem Verbrauch in Westeuropa zu tun. Sie wollen ja auch alle immer frisches Fleisch im Supermarkt finden. Das Ganze verbindet sich dann natürlich mit multiplen ökologischen Problemen, also Artensterben, unter anderem durch Monokultur, Treibhausgasausstoß, Avocados zum Beispiel sind dann ein wichtiges Beispiel, natürlich auch die ganzen Rinderherden. Und bei all dem haben wir etwas, was wir Welternährungsproblem nennen, von dem uns die großen Konzerne immer versprechen, sie können das lösen, indem sie gentechnisch patentiertes Futtermittel irgendwo anbauen lassen. Gut. Wo das an Gütervernichtung nicht ausreicht, weil es reicht natürlich nicht aus, 56% der globalen Kalorienproduktion zu vernichten, haben wir beschleunigte Produktobsoleszenz. Also jeder, der so ein Ding hat, wenn es kein Fairphone ist, die ein bisschen länger halten, weiß, was das meint. Wir haben extrem viel hochwertige Produkte, die so gebaut sind, dass sie möglichst schnell kaputt gehen und dass wir dann eben neue kaufen müssen. Damit verbunden haben wir dann das, was man als Klimakrise bezeichnen könnte. Kyoto hat hier offenbar nicht sehr viel geholfen. Sie sehen, seit dem Kyoto-Protokoll ist der globale Treibhausgasausstoß exponentiell gestiegen. Es gab ein einziges kleines Einbruchsjahr, 2009, da ging es mal ein bisschen zurück. Da gab es auch ganz viele Debatten, Kyoto wirkt endlich, aber natürlich waren das die Auswirkungen der Weltfinanzkrise, die natürlich auch dazu geführt haben, dass die realwirtschaftliche, in Anführungszeichen, Produktion etwas zurückgefahren worden ist. Bei all dem haben wir es auch noch mit etwas zu tun, wozu Sie dann in der übernächsten Sitzung noch mehr hören werden, nämlich mit einer verschärften Reproduktionskrise, die sich auch manifest als Krise der Geschlechterverhältnisse äußert. Was heißt das jetzt? Sind das die egoistischen Frauen? Nee, wir sehen hier auch einen multiplen Zusammenhang eigentlich, wenn wir gucken, weil das, was sich als Reproduktionskrise äußert, ist erstmal eine Verlagerung oder eine Rückverlagerung von teilweise vorher staatlich garantierten Absicherungsleistungen und nicht wahnförmig vermittelbaren Tätigkeitsformen in die private Verantwortung. Also das heißt, das sollen die Leute bitteschön in der Familie wieder selbst wuppen. Bei allerdings einer gleichzeitigen Expansion der weiblichen Lohnarbeitsquote. Woran liegt das jetzt? Beziehungsweise warum ist das überhaupt so ein massives Problem? Reproduktionstätigkeit verdrängen wir ja immer ganz gern im Kapitalismus. Sieht man auch in medialen Darstellungen, ne? Also wenn Sie sich sozusagen Geschlechterbilder in Werbesendungen, in Filmen der letzten 20 Jahre ansehen, finden Sie da eine massive Verdrängung von Reproduktion. Frauen werden immer sportlicher, hochleistungsfähiger, sehen eigentlich gar nicht mehr so richtig feminin aus. Sie sind eigentlich wie Männer und die Reproduktion verschwindet so ziemlich. Das ist was, was Frauen natürlich nebenbei wuppt, während sie dann als Hochleistungslohnarbeitskraft dem Arbeitsmarkt trotzdem voll zur Verfügung steht. Tatsächlich ist es so, dass die unbezahlte Reproduktionstätigkeit in Deutschland 2013 nach einer Zeitbudgetstudie um das 1,7-fache den Anteil der Arbeitszeit für Lohnarbeitszeit überschritten hat. Also Sie sehen, da liegt sozusagen immer noch auch in unserer Gesellschaft der Hauptteil, wo gesellschaftliche Tätigkeit verrichtet wird. Aber es gibt eigentlich immer weniger Zeitressourcen, die übrig bleiben, um diesen 1,7-fachen Teil wirklich zu verrichten. Womit hat es zu tun? Wir haben es mit einer Auflösung des sogenannten Ernährerlohnmodells zu tun, das man im Fordismus hatte. Das war nichts Schönes, das ist eine ganz klare geschlechtliche Arbeitsteilung, die auch was mit hässlichen Machtverhältnissen zu tun hat. Immerhin hieß das Ernährerlohnmodell, ein Lohn reicht sozusagen weitgehend aus, um die Waren auf dem Markt kaufen zu können, die die Familie zur Reproduktion über den Konsum vermittelt irgendwie reinschaffen muss. Und das hieß dann, dass für das restliche 1,7-fache der gesellschaftlichen Reproduktionstätigkeit zumindest die Frau zeitmäßig abgestellt war, dass sie sich vollständig darum kümmern konnte. Dieses Entnehrerlohnmodell löst sich auf. Das hat was mit sinkenden Reallöhnen und der Erosion der Normalarbeitsverhältnisse zu tun. Das heißt, Leute sind nicht nur, weil sie das wollen, sondern weil sie dazu gezwungen sind, veranlasst, dass zunehmend beide arbeiten müssen, um genügend sozusagen anzuschaffen, um einen bestimmten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Damit haben wir es tatsächlich mit einer Expansion der weiblichen Lohnarbeitsquote zu tun, vor allen Dingen im Teilzeit- und Niedriglohnsektor natürlich, wo niedrig entlohnte Reproduktionsarbeit dann eben wieder in Warenform verrichtet wird. Dort sind die Reallöhne von 2000 bis 2010 um 30% gefallen. Was passiert jetzt aber gleichzeitig? Der Reproduktionsaufwand, der nicht bezahlt wird, sinkt in unserer Gesellschaft nicht, sondern er steigt permanent. Das hat was damit zu tun, dass durch den Abbau der sozialstaatlichen Leistungen und Garantien für Gesundheit, Bildung und Pflege viele Sachen in die Familien zurückgehen. Wird dann ja auch gesetzgeberisch gerahmt, dass Leute eben Pflegeauszeit nehmen können, in der sie auch zu einem kleinen Teil vielleicht ein Ersatzgeld bekommen. Das liegt aber deutlich unter den Kosten, die das auf einem normalen Dienstleistungsmarkt kosten würde. Die Entwicklung haben wir seit den 80er Jahren, verschärft aber natürlich nochmal seit der Weltfinanzkrise und der enormen Staatsverschuldung für die Rettungspakete, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Gleichzeitig steigt der Reproduktionsaufwand aber auch, weil der Ausbeutungsgrad der Lohnarbeit in vielen Bereichen zugenommen hat. Also der Raubbau an den Arbeitskräften, also an Gesundheit, Fähigkeiten, Motivation durch strukturelle Überlastung führt dazu, dass es eine höhere private Verantwortung für die sogenannte Work-Life-Balance gibt, um die sich die Selbstausbeuterinnen dann aber auch bitteschön selbst zu kümmern haben. Und wir haben einen gesteigerten Erziehungs- und Sozialisationsaufwand, natürlich einmal durch veränderte normative Leitbilder. Also jeder erwartet ja heute, dass sich alles die ganze Zeit um die Kinder dreht. Das hat aber vor allen Dingen in den Mittelschichten auch was damit zu tun, dass es eine konkurrenzgetriebene Logik familiärer Humankapitalinvestitionen gibt. Also gerade wenn die normalen Bildungssysteme nicht mehr richtig funktionieren, muss man, um den Kindern irgendeine Startchance zu geben, sozusagen selbst die Humankapitalinvestitionen vornehmen, sich also verschärft um die Kinder kümmern, um auszugleichen, was sozusagen Schule, Kita und so weiter und so fort strukturell nicht mehr leisten können. Gleichzeitig haben wir nicht nur einen steigenden Aufwand für Lohnarbeitszeit, wir haben auch für das, was die Work-Life-Balance eigentlich voraussetzen würde, eine weitere Verunmöglichungsbedingung, nämlich dadurch, dass die Grenzen von Lohnarbeit und Freizeit zunehmend zersetzt werden, also zum Beispiel durch permanente Erreichbarkeit auch in Teilzeitjobs, haben wir eine zunehmende Verunmöglichung des Zeitmanagements. Und die neoliberalen Lösungen des Reproduktionsproblems, indem wir einfach humankapitalbezogene Dienstleistungen ausbauen, sind definitiv gescheitert. Funktioniert haben die maximal für die Lohnspitze, die zulasten der Überausbeutung von oft migrantischen Frauen in den globalen Reproduktionsketten sich dann halt einige Dienstleistungen kaufen konnten. Gut, wie wirkt sich das dann aus? Zunahme von Burnout, Depressions- und Stresserkrankungen und das eben nicht nur in der Lohnarbeit, sondern auch bei 50% der pflegenden Angehörigen laut AOK. Eine zunehmende Zerrissenheit zwischen den Anforderungen von Lohnarbeit und reproduktiven Tätigkeiten in der Familie, die vor allen Dingen natürlich Frauen trifft. Und ein schönes Beispiel, wie sich das dann auf der Subjektebene auswirkt, ist die Expansion von Regretting Motherhood, so eine Studie einer israelischen Soziologin. Die wurde dann ganz stark skandalisiert, weil es eben zeigen würde, dass die Frauen ganz komisch geworden sind, nicht mehr sozial verantwortlich, sondern halt irgendwie ihre Mutterschaft bereuen. Hat aber auch Hintergründe in den Bedingungen, wo Reproduktivität einfach nur verdrängt wird und nicht gesellschaftlich neu verteilt und neu bearbeitet wird, ist es natürlich so, dass man es mit unerwarteten Belastungen zu tun hat. Wenn man medial die ganze Zeit vermittelt kommt, das lässt sich alles nebenher wuppen und dann ist man auf einmal damit konfrontiert, dass man mit einem erheblichen Mehrzeitaufwand belastet wird. Das führt dann zu dem lustigen Ergebnis, dass die Geburt des ersten Kindes auf der Skala des Wohlbefindens der größte persönliche Schicksalsschlag ist, noch vor dem Tod des Partners. Da verzeichnen nämlich 70% der Eltern einen gravierenden Rückgang ihrer Lebensqualität. Das ist die kleine Grafik unten. Darauf antworten wir dann sehr verschieden. Irgendwo zwischen Entsozialisierung der Sexualität, also das heißt überhaupt keine dauerhaften Bindungen mehr eingehen, sondern bestimmte Notdürfte über Smartphone regeln, bis hin natürlich zur Sehnsucht nach der Rückkehr in regressive Partnerschaftsmodelle, wie Silbermond das in einem Pop-Song ausdrückt, gibt mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher bleibt. Da sieht man eigentlich auch sehr schön diese Kompensationslogik. Wir haben aber auch verstärkte Backlash-Erscheinungen, also eine Zunahme anti-emanzipatorischer Orientierung, weil Emanzipation als unerfüllbare Zumutung und Überlastung wahrgenommen wird. Und dahinter steckt auch das Problem, dass nicht nur Rechtspopulisten uns heute mit neo- bis ultrakonservativen Geschlechter- und Familienleitbildern zuballern, verbunden mit Sexismus und homosexuellen Feindlichkeit. Was hat das jetzt alles mit Kapitalismus zu tun? Wir springen mal in den abstrakteren Zusammenhang, werden aber jetzt einige Sachen auch wiederfinden. Im Schaubild einfach mal so ein bisschen veranschaulicht, was unterscheidet eigentlich eine kapitalistische Ökonomie von vorkapitalistischen Produktionsweisen, von vorkapitalistischen Gesellschaften. Wenn man sich einen normalen Reproduktionsvorgang, einen normalen Reproduktionszyklus in einer vorkapitalistischen Gesellschaft anguckt, dann hätte man das, was hier mit dieser Kurzformel PGGTMSVGGK ausgedrückt ist. Also wir haben eine Produktion von irgendwelchen Gebrauchsgütern. Die produzieren die Leute nicht alle für sich selbst, also Austausch gab es immer. Es tritt dann irgendein Tauschmedium möglicherweise dazwischen. Oder einfach eine soziale Verpflichtung. Soziale Verpflichtung ist nicht nur was Schönes, kann auch ganz klarer Zwang sein, zum Beispiel der Kirchenzehnte oder so in feudalen Gesellschaften. Aber worum es bei diesen ganzen Sachen geht, ist, die produzierten Gebrauchsgüter werden irgendwo hingelenkt, wo sie konsumiert werden, also verbraucht werden, damit einen Bedarf decken und der ganze Spaß geht von vorne los. Das heißt, wir haben es mit der Produktion von Gütern zur regelmäßigen Befriedigung statischer Bedarfssysteme zu tun, zum Beispiel dem standesgemäßen Konsum, wie man das nannte, in feudalen und absolutistischen Gesellschaften. Das kann dann gruppenmäßig unterschiedlich sein, aber es geht eben darum, dass der Bedarf aller Klassen nach einem bestimmten Anspruchslevel sozusagen immer wieder gedeckt werden kann. Das heißt, der Konsum ist eigentlich der Endzweck der reproduktiven Tätigkeit und das heißt gleichzeitig, eigentlich wird hier nichts produziert, was wir sozusagen Mehrwert nennen würden, also nichts produziert, was ein dauerhaft akkumulierbares Produkt ist, was über sozusagen die Deckung der Bedarfssysteme hinausgehen würde. Frei verfügbare Zeit, die übrig bleibt, wird irgendwie in den Ausbau von Kulturbedürfnissen für die Oberschichten gelenkt und eben nicht zurück in die Produktion. Damit haben wir eigentlich auch noch gar keine Trennung von reproduktiven und produktiven Tätigkeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel auf vorkapitalistischen Bauernhöfen eigentlich keine Trennung von Produktion und Reproduktion, keine Trennung von öffentlich-privat und auch keine Trennung von Hausarbeit und Lohnarbeit, weil sozusagen alle Arbeiten, alle wesentlichen Arbeiten im Haus verrichtet werden. Wenn doch irgendwie tagelöhnende Lohnarbeit dazu gemacht wird, dann nur für die ganz wenigen Produkte, die im Haus selbst nicht hergestellt werden können. Gleichzeitig, wenn alles immer sich zyklisch reproduziert, gibt es auch eine geringe Wachstums- und Innovationsdynamik. Es braucht eigentlich auch wenig Konkurrenzwirtschaft, weil wozu soll man sich überbieten, wenn die Produktionsverfahren funktionieren? Beziehungsweise es gibt dann in den langen Übergangszeiten zum Kapitalismus mit den Zünfteordnungen auch sozusagen eine sukzessive oder eine vermehrte Zurückdrängung der Konkurrenz, indem eben Konkurrenzproduktion eigentlich verboten wird, also Einführung von Produktionsmethoden, mit denen man Konkurrenten mit dem Marktpreis unterbieten könnte, was für uns heute Normalität ist. Die Produktions- und Austauschbeziehungen sind dabei in einen Komplex sozialer Beziehungen eigentlich eingeordnet, dem sie gleichzeitig untergeordnet sind. Sie unterliegen also entsprechend komplexen sozialen Regulationsformen. Kapitalismus heißt jetzt was ganz anderes. Das lässt sich als dynamische Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter beschreiben. Also das heißt, natürlich muss auch diese Gesellschaftsordnung sich reproduzieren. Das heißt, nicht nur auf der basalen Ebene, dass Menschen irgendwie geboren und aufgezogen und überleben müssen, damit sie als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, sondern auch auf der Ebene, dass bestimmte soziale, politische Strukturen, Staatsformen und so weiter und so fort, die der Produktionsweise vorausgesetzt sind, um die Hierarchien und Ungleichheiten zwischen den Menschen aufrechtzuerhalten, eben auch reproduziert werden müssen. Aber sie werden dynamisch reproduziert in einem permanenten Wachstum. Also das heißt, es geht immer nach oben. Das drückt sich dann erstmal ganz abstrakt in dieser berühmten GWG-Formel von Marx aus. Geld wird in Ware investiert, um mehr Geld zu machen. Und das ist ein maßloser Prozess, das ist ein linearer Prozess, der kein Ende kennt, weil es geht immer darum, sobald man das gemacht hat, wird das noch mehr Geld wieder in noch mehr Waren investiert, um noch mehr Geld daraus zu machen. Das heißt, es geht hier primär gar nicht um die Reproduktion von irgendwelchen Bedarfssystemen, sondern es geht um die Verwertung von einem in Geld ausgedrückten abstrakten Wert zur Produktion von immer mehr abstrakten Wert. Die Steigerung von Produktion und Konsum sind dabei immer bloßes Mittel der Kapitalverwertung als dem maßlosen Selbstzweck. Jetzt hat man natürlich ein Problem, wenn man sich auf diese Seite konzentriert, also das, wo man akkumulieren kann, wo man mehr aus irgendwas machen kann, dann ist es natürlich wichtig, dass, damit sind wir wieder beim Reproduktionsproblem, dass all die Sachen, die eigentlich nur tote Kosten in diesem Sinne sind, weil sie einfach sozusagen gegebene Bedürfnissysteme reproduzieren und nichts darüber hinaus schaffen, dass man diese toten Kosten nach Möglichkeit aus der Gesellschaft versucht auszuschieben, um sozusagen mehr Arbeitszeit freizumachen für die Produktion von diesem abstrakten Mehrwert, der in immer mehr Gütern und so weiter und so fort ausgedrückt werden kann. Damit hätten wir dann eine ganz, ganz klare Trennung von reproduktiven Tätigkeiten und entlohnten Tätigkeiten für Lohnarbeit und die dem korrespondierenden Trennungen von öffentlich-privat zum Beispiel, privat von Lohnarbeit, Hausarbeit und so weiter und so fort. Bei all dem, ne, lineare Wachstumskurve, haben wir es mit einer Prozesslogik zu tun, die auf exponentielles Wachstum angewiesen ist, mit ständiger vermehrter Marktkonkurrenz und permanenter Innovationsdynamik und einer permanenten Produktivitätssteigerung, Massenproduktion, Massenkonsum, all das, was Sie kennen. Das Wichtige ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass all das in irgendeinen feststehenden Kontext von sozialen Regulationen eingebunden ist, sondern umgekehrt müssen die sozialen Regulationsformen und die Subjekte, die in diesen Parametern funktionieren sollen, immer wieder diesem Bedürfnis der Kapitalverwertung entsprechend neu gestaltet werden. Also sie müssen immer wieder umgebaut werden. Wir brauchen heute eben ganz andere Arbeitskrafttypen, ganz andere Frauentypen als zu Zeiten der fordistischen Produktion, die etwas anders funktioniert hat. Auf der basalsten Ebene zeigt sich das dann in dem schönen Wort von Marx, dass im Kapitalismus die Produktion nicht nur ein Produkt für irgendeinen Bedarf schaffen müsse, sondern immer auch neue Bedürfnisse für die Produkte produzieren muss. Also eben auch auf der Ebene des Subjekts. Das muss nicht nur diszipliniert werden, dass es mehr arbeitet, es müssen auch immer neue Bedürfnissysteme eingepflanzt werden, um mehr zu konsumieren. Etymologisch, semantisch übrigens ganz interessant, unser moderner Bedürfnisbegriff, der erst um 1820, 40, 50 sich langsam durchsetzt, ist eine Verschaltung des alten Begriffs von Bedarf mit dem Begriff des Begehrens, also eigentlich was ganz Gegensätzliches. Bedarf ist die Deckung der Notdurft, Begehren ist das, was eigentlich prinzipiell grenzenlos ist. Und diese beiden Begriffe werden semantisch in unserem neuen Bedürfnisbegriff verschaltet. Das drückt das Ganze auch sozusagen auf der Ebene der Sprachlichkeit und der kulturellen Orientierungsmuster dann aus. Was steckt jetzt eigentlich hinter diesem komischen abstrakten Wert? Gab es den schon immer oder was ist das eigentlich? Dazu muss man ganz kurz was zur Kritik der politischen Ökonomie und ihres Wertbegriffs bei Marx sagen. Für Marx nämlich sind die Kategorien der politischen Ökonomie, also das, was er bei Adam Smith und Ricardo findet, überhaupt keine Universalien aller Produktion, wie die das gedacht haben, sondern Arbeit, Kapital und Wert sind für ihn gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenformen, für die Produktionsverhältnisse dieser historisch bestimmten gesellschaftlichen Produktionsweise. Was steckt hinter diesem merkwürdigen Satz? Marx geht meiner Ansicht zu Recht davon aus, dass es zwar durchaus sowas wie Universalien gesellschaftlicher Existenz gibt, also in allen Gesellschaften müssen Menschen irgendwie tätig sein, in allen Gesellschaften stellen die irgendwelche Güter her, sie brauchen irgendwelche Produktionsmittel, das sind Universalien, aber Wert, Ware, Kapital und abstrakte, quantifizierbare Arbeit sind alles Sachen, die eigentlich nur im Kapitalismus existieren, weil sie Ausdruck dieser gesellschaftlichen Verhältnisse der Mehrwertproduktion sind. Das sind also Formen, in denen werden Tätigkeiten vermittelt und so weiter und so fort. Aber es ist gleichzeitig so, dass es eben spezifische gesellschaftliche Formen sind, weil zum Beispiel Wert- und Mehrwertorientierung was ganz anderes gesellschaftlich voraussetzt und eine ganz andere Strukturierung von Tätigkeiten bewirkt, als Orientierung, wo es eben um einfache Reproduktion geht. Deswegen Gesellschaftlichkeit heißt dann auch, der Wert, da ist ja viel drum gestritten worden, ist für Marx auch nicht einfach der Preis einer Ware und er ist keine Eigenschaft, der irgendwelchen einzelnen Waren oder individuellen Arbeiten zukommt, sondern das, was wir als Wert und Mehrwert irgendwie verstehen oder was die klassische politische Ökonomie darunter verstanden hat, ist eine historisch ganz bestimmte Vermittlungsform, in der die gesellschaftlich immer noch voneinander abhängigen Tätigkeiten von Personen, die aber formell voneinander unabhängig sind, objektiv aufeinander bezogen werden und als Quanta von abstrakter gesellschaftlicher Arbeit miteinander vermittelt werden. Konkret heißt das, so wie sie hier angezogen sind, das, was sie gegessen haben und so weiter und so fort, in all diesen Sachen haben sie in Austauschbeziehungen von Millionen von Menschen auf diesem Globus gestanden, die für sie gearbeitet haben und für die anderen tun sie manchmal sogar auch irgendwas. Sie wissen das alles aber gar nicht, weil es wird alles in diesen abstrakten Kategorien von Geld, Ware, Wert aufeinander bezogen. Deswegen heißt es auch für die Subjekte dieser Vermittlung, sie wissen das alles nicht, aber sie tun es die ganze Zeit. Das heißt jetzt aber auch für Marx gleichzeitig, das hat auch was mit dem fragmentierten Krisenbewusstsein zu tun, die Subjekte wissen eigentlich nicht, was sie die ganze Zeit tun und das heißt, die Effekte ihrer eigenen Tätigkeit treten ihnen permanent gegenüber als fetischisierte Erscheinungsform, nennt Marx das, also der fetischen Ding, auf das irgendwelche sozialen Eigenschaften projiziert werden, ihrer Tätigkeiten und Beziehungen, die aber irgendwas wie eine eigengesetzliche Bewegung zugewonnen haben scheinen. Und diese eigengesetzliche Bewegung bestimmt sie in allen Lebensbereichen, von der Zeiterfahrung bis zur romantischen Liebe und zu den modernen ethischen Normen und Werten. Klingt jetzt alles absurd, warum ist das eigentlich ein Problem? Das verstehen wir, wenn wir uns mal angucken, wie der konkretere Ausdruck der Logik dieser Kapitalverwertung eigentlich aussieht. Geld wird in Waren, Arbeitskraft und Produktionsmittel investiert, die in einem Produktionsprozess zur Produktion neuer Waren dienen, die dann über die Reproduktion der eingesetzten Warenwerte hinausgehenden Zusatzwert, also einen Neuwert enthalten sollen, der auf dem Markt in mehr Geld, also in einem Zusatzwert, der in Geld ausgedrückt wird, realisiert werden soll. Auf der einen Seite haben wir jetzt ein Problem, dieser ganze Prozess ist immer das prekäre Zusammenspiel, Sie wissen das nicht, aber Sie tun es, von extrem heterogenen eigenlogischen Prozessen, weil normalerweise im entwickelten Kapitalismus investiert so gut wie niemand mehr unmittelbar in Arbeitskraft oder unmittelbar in irgendwelche Investitions- und Konsumgüter, sondern sie investieren in Hedgefonds, die sozusagen die globale Dynamik der Kapitalbewegung sicherstellen. Das heißt, zum Beispiel diese Zirkulationslogik des Geldkapitals, wo auf irgendwelche Derivate aus irgendwelchen Derivaten, aus irgendwelchen Derivaten von wirklichen Gütern und Waren spekuliert wird, hat eine Eigenlogik, die mit der unmittelbaren Investition in Produktionsprozesse überhaupt nichts mehr zu tun hat. Genauso hat die Logik der Regulation von Arbeitskraft und die Vermittlung von Arbeitskraft auf den Arbeitsmärkten mit anderen Sachen nichts zu tun. Und die Leute, die in Konsumgüter investieren, wissen nicht, inwiefern die Arbeitskräfte das brauchen und die Leute, die in Investitionsgüter investieren, wissen nicht, für welche Konsumgüter diese Investitionsgüter eigentlich gebraucht werden, also welche Konsumgüter man eigentlich herstellen soll. Das ist jetzt das eine Problem. Zudem enthält diese Prozesslogik immer immanente Widersprüche. Also zum Beispiel das, was man ganz klassisch keynesianisch ausdrückt als das Problem zwischen Produktion und Realisierung des Mehrwerts. Was passiert, wenn im Produktionsprozess zur Abschöpfung von Arbeitskapazitäten die Löhne möglichst niedrig sein sollen, zur Realisierung des Geldes auf dem Markt aber eine Nachfrage da sein muss, die dann nicht gedeckt ist? Es ist viel produziert worden, das Ganze wird aber nicht in mehr Geld realisiert, ist also eigentlich für den Sinn und Zweck des Kapitalismus verloren und kommt auch niemandem zugute, weil das, was nicht gegen Geld konsumiert werden kann, halt einfach vernichtet werden muss. Das wäre das eine Problem. Das wäre gemeint mit den immanenten Widersprüchen. Für Marx heißt das dann, durch die Komplexität des ungeplanten Gesamtprozesses schlagen die Bedingungen des normalen Verlaufs immer gleichzeitig in Bedingungen des anormalen Verlaufs mit Möglichkeit von vielen Krisenformen um. Abgesehen davon gibt es hier aber noch ein weiteres Problem, nämlich dass diese entgrenzte Logik der Kapitalverwertung, wo es einfach um das immer mehr geht, auf begrenzte Umweltbedingungen trifft, und zwar sowohl in der sozialen Sphäre als auch in der ökologischen Sphäre. Es gibt also eine langfristig katastrophische Auswirkung dieser Produktionsweise auf ihre Umweltbedingungen. Eine Autodestruktionsdynamik könnte man das nennen, weil sie sozusagen ihre eigenen Bedingungen unterminiert. Mit Marx kurz gesprochen, die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Wie sieht das jetzt mit den Krisen aus? Wir wollen da ja ein bisschen Ordnung reinbringen. Erstmal ganz grundsätzlich müssen wir sagen, dass wir zyklische Krisendynamiken, die immer wieder auftreten und die für die Produktionsweise sogar nützlich sind, wie wir gleich sehen werden, von den langfristig eskalierenden Widersprüchen unterscheiden müssen, die zur Selbstverunmöglichung des Kapitalverhältnisses langfristig führen. Die zyklischen Weltmarktkrisen, die man immer wieder in regelmäßigen Abständen hat, die bezeichnet der Olle Marx als Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie. Das heißt, als Widerspruchsausgleich sind die gleichzeitig das, was in allen Widersprüchen temporär die Bedingungen des Weiterfunktionierens der bürgerlichen Ökonomie wiederherstellt. Der temporäre Ausgleich dieser Widersprüche ist also funktional für das Kapitalverhältnis selbst. Ist unangenehm für die Leute in der Situation, aber funktional für die Logik dieser Gesellschaft. Warum? Ganz einfach deswegen, weil die Krisen die generellen kapitalistischen Tendenzen eigentlich immer noch beschleunigen. Deswegen spricht Schumpeter später von der schöpferischen Zerstörung. Was damit gemeint ist, findet man eben auch schon bei Olle Marx. Es geht darum, dass Krisen immer dazu dienen, veraltete Technologien zu vernichten, veraltete Organisationsformen und Arbeitskrafttypen vom Markt zu fegen, die Leute damit zu zwingen, auch sich irgendwelchen neuen technologischen Möglichkeiten, irgendwelchen neuen Formen der Arbeitsorganisation, irgendwelchen neuen Formen der individuellen Orientierung, die ihnen abverlangt werden, anzupassen. Das heißt, damit dienen die Krisen immer wieder der Durchsetzung von neuen Technologien. Warum ist das eigentlich für den Kapitalismus so wichtig? Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Neue Technologien heißen zumindest bis zu einem gewissen Punkt, dass die Rate des relativen Mehrwerts gesteigert werden kann, also das, was nicht irgendwie in den Lohnkonsum eingeht, sondern das, was am Ende als Profit irgendwie verteilt werden kann, was in die neue Investition zur Produktion von noch mehr Wert gelenkt wird. Wie funktioniert das? Für Marx ist die Rate des Mehrwerts, die sich also darin ausdrückt, wie sich der Mehrwert zu dem verhält, was in variables Kapital, also in Arbeitslöhne investiert worden ist, gleich dem Exploitationsgrad der Arbeit, also dem Unterschied zwischen dem, was die Leute für den Klödder arbeiten, den sie am Ende selbst konsumieren, und dem, was sozusagen in die weitere Akkumulation gelenkt wird. Warum kann sich diese Rate relativ verschieben, ohne dass es den Arbeiterinnen dabei unbedingt schlechter gehen muss? Nun, das ist ein Phänomen, das Sie alle kennen. Neue Technologien, neue Formen der Arbeitsorganisation bedeuten, dass mit sinkender gesellschaftlicher Arbeitszeit immer mehr Klötter hergestellt werden kann. Ne? Also das heißt, für dieses Ding, was ich hier vor mir habe, brauchten Sie vor 20 Jahren noch irgendwelche Leute, die 3 Tage daran gearbeitet haben, auf der ganzen Welt verteilt natürlich, ohne voneinander zu wissen. Und entsprechend teuer war das Ding natürlich auch, weil die mussten alle entlohnt werden und so weiter und so fort. Inzwischen veränderte Technologien heißt, mit derselben Arbeit, in derselben Arbeitszeit können inzwischen 20 solche Dinger hergestellt werden. Das heißt, auch Laptops können in den normalen Lohnkonsum eingehen, weil der Teil der Zeit, den Leute arbeiten müssen, um das Zeug herzustellen, eigentlich relativ gesunken ist. Marx nennt das die Verwohlfeilerung der Waren. Gleichzeitig heißt das aber auch, wenn mit weniger Arbeitszeit immer mehr hergestellt wird, mit dem die Leute ein relatives Konsumniveau aufrechterhalten können, dann heißt das, es wird mehr Zeit frei, die in die Produktion von noch mehr Klötter gesteckt werden kann, in die Investition auf irgendeine Zukunft der Produktion, wo man noch mehr, immer schneller und so weiter und so fort herstellt. Also Sie können sich das so vorstellen, zu einem Zeitpunkt T1, war der Anteil der Zeit, die gebraucht worden ist, um den ganzen Klötter zu produzieren, den die Leute selbst verknuspern, lag der bei 8 Stunden, blieben 6 Stunden Zeit, um irgendwas darüber hinaus zu arbeiten, was in die Akkumulation geht. Mit der Erhöhung des Produktivitätsgrads der Arbeit können die Leute trotzdem weiter fröhlich konsumieren, aber die Zeit, die sie arbeiten müssen, um das zu produzieren, was sie konsumieren, ist im Durchschnitt auf 4 Stunden gesunken. Und so kann sich sozusagen der Anteil der Mehrarbeit ausweiten, obwohl sich sogar die Arbeitszeit temporär vielleicht verkürzt hat. Ne? Also die Gesamtarbeitszeit, die Leute arbeiten müssen. Das ist sozusagen das, was dahinter steckt, warum diese permanente Durchsetzung von neuen Technologien und Arbeitsmethoden so wichtig ist. Was zu den Krisentypen und Ursachen. Wir können da jetzt 4 prinzipielle Sachen unterscheiden. Wir haben es einmal mit Disproportionskrisen zu tun, die einfach daraus resultieren, dass die kapitalistische Produktion, wie Marx das nennt, anarchisch ist. Also nicht im Sinne von fröhlicher Anarchie, sondern im Sinne von absoluter Regellosigkeit der Frage, was wird wo investiert, was wird wo gemacht. Das heißt, immer wieder spekulieren irgendwelche Leute darauf, dass irgendwo ein Geschäft liegen könnte. Es werden unglaublich viele Sachen hergestellt, die kein Mensch braucht. Dort wird viel Kapital investiert. Am Ende gibt es aber gar kein Bedürfnis dafür, gar keinen Bedarf. Das heißt, Krise, weil zu viel Geld dahin gelenkt wird, es wird aber kein Mehrwert realisiert. Problem. Unter Konsumptionskrisen ist das generelle Problem, das auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene dann auftritt, wenn zwischen der Produktion und der Realisierung des Mehrwerts der vorhin schon erwähnte Abstand klafft, also wenn die Beschränkung der Löhne, um sozusagen in der Produktion von produzierenden Unternehmen möglichst profitabel zu produzieren, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene dazu führt, dass die für den Absatz notwendige Konsumptionskraft, also die Zahlungsfähigkeit der Leute eingeschränkt ist. Das wäre so das, wogegen dann Keynes gekämpft hat. Überakkumulationskrisen treten dann auf, wenn trotz der fortbestehend hohen Entwicklung der Produktionstechnologien eine weitere Ausdehnung der Produktion profitabel eigentlich nicht mehr möglich ist. Das finden Sie zum Beispiel, also ein gutes Beispiel dafür wäre Automobilindustrie. Deswegen haben Sie in solchen Sektoren dann das, was man die sogenannten Elefantenhochzeiten nennt. Also das heißt, eine weitere Ausdehnung der Produktion ist eigentlich nicht mehr profitabel. Es kann jetzt nur noch darum gehen, sozusagen die Produktions- und Absatzkapazitäten neu zuzuordnen, neu zu verteilen. Deswegen verschmelzen dann die großen Unternehmen miteinander. Und das hat was damit zu tun, das wäre jetzt aber sehr kompliziert, das zu ausführlich zu erklären. Könnte man meinen Metamorphosen des Kapitals nachlesen, aber dann brauche ich noch 10 Minuten extra dafür. Das hat was damit zu tun, dass das, was ich vorhin erläutert habe, mit dieser Rate des relativen Mehrwerts, die erhöht wird, immer nur für eine bestimmte Zeit eine angemessene Expansion der gesellschaftlichen Zeit, die in die Mehrwertproduktion fließen kann, eröffnet, einfach auch, weil dann die Konsum- und Bedürfnisse wieder steigen und so weiter und so fort. Dann braucht es eigentlich, wenn es nicht zu einer Überakkumulationskrise kommen soll, wieder einen neuen technologischen Durchbruch, der das Verhältnis von Lohnarbeitszeit und Mehrarbeitszeit wieder verschiebt. Krise des fiktiven Kapitals, das wäre das, was wir heute Finanzkapitalkrisen nennen, treten auf, wenn es eine massive Disproportion zwischen Real- und Finanzwirtschaft gibt. Die haben wir heute allerdings, weil das, was sozusagen an globalem Finanzvolumen gehandelt wird, um das 40- bis 70-fache über der Rate der realen gesellschaftlichen Wertschöpfung liegt. Also das heißt, die Disproportion ist ja der permanente Zustand geworden. Diese Disproportion wird aber immer dann ein Problem, wenn irgendwie fiktives Kapital auch wieder realisiert werden soll, weil das, was vorausgesetzt ist, am Ende ist eben immer eine Realität der Wertschöpfung. Das andere ist Spekulation. Das kracht dann, wenn man nicht zusätzlich versucht, staatlich die ganze Sache zu stützen, irgendwann ineinander zusammen. Also dann haben wir die Implosion der Spekulationsblasen. Was jetzt wichtig ist, diese Krisenzyklen sind bei Marx alles andere als selbstläufige Systembewegungen des Kapitals. Sie müssen immer über gesellschaftliches Handeln und politische Konflikte vermittelt werden. Also die Lohnarbeitenden, die mehr Löhne wollen, um mehr konsumieren zu können. Die Unternehmen, die niedrigere Löhne wollen, um profitabler produzieren zu können. Und in diesen gesellschaftlichen Konflikten tritt der Staat sozusagen als Vermittler und Krisenmanager auf. Der kann aber auch die Krisen im besten Falle moderieren, ohne ihre grundlegenden Bedingungen abzustellen, weil das würde heißen, die grundlegenden Bedingungen dieses Produktionsprozesses, so wie er funktioniert, aufzuheben. Und auch konkrete Krisen werden nie durch den Staat selbst überwunden, sondern nur, wenn einerseits vorhandene wissenschaftlich-technische Kapazitäten neuer Formen der Arbeitsorganisation irgendwie mit entsprechenden Verhältnissen, gesellschaftlichen Verhältnissen und Subjekttypen zusammentreffen. Das ist also ganz, ganz kompliziert. Das Marx-Zitat lasse ich weg, da sagt er nur, warum Keynesianismus nicht funktioniert. Die Hauptsache ist, die realen Krisenzyklen resultieren also immer aus einem extrem komplexen Bedingungsgeflecht eines nicht regulierbaren Gesamtprozesses, und gleichzeitig ist jede manifeste Krise für Marx immer nur eine Mischform aus diesen vier verschiedenen Typen. Und jetzt wird es richtig lustig: wenn sich die Produktionsverhältnisse nicht wesentlich umgestalten lassen, dann kann man eigentlich immer nur zwischen diesen verschiedenen Krisentypen hin und her switchen, indem man die eine etwas abmildert und damit die Bedingungen der anderen wieder verschärft. Wie funktioniert das? Wir haben zwei Haupttypen kapitalistischen Krisenmanagements, die sich inzwischen entwickelt haben. Das eine ist die schon erwähnte keynesianische Staatsinvestitionen, höhere Löhne, die Leute können noch mehr konsumieren. Damit steigt die Nachfrage, damit kann die Produktion ausgedehnt werden. Wenn wir es jetzt aber schon mit sowas wie einer strukturellen Akkumulationskrise zu tun haben, wo die Profitraten die ganze Zeit schon gedrückt sind, dann drücken die höheren Löhne oder die Steuerausgaben, die der Staat abzieht, um sozusagen mehr künstliche Investitionen zu setzen, leider nochmal zusätzlich auf die Profitrate. Also die Beseitigung oder Abmilderung der Unterkonsumptionskrise verschärft die Überakkumulationskrise. Das Schöne ist, beide Formen des Krisenmanagements haben zumindest ein was gemeinsam gleichzeitig. Sie steigern nämlich die Staatsverschuldung und sie steigern die Anreize für irgendwelche Blasenökonomien, weil die Produktion jetzt in irgendeiner Form wieder ausgedehnt werden kann. Das heißt, man kann wieder mehr spekulieren auf die ungewisse Zukunft einer Wertschöpfung, die vielleicht irgendwann passiert. Damit steigern sie beide die Disproportion zwischen Realwirtschaft und Finanzvolumen und begünstigen damit die Bedingungen von Finanzkrisen. Wenn der Staat jetzt sagt, wir regulieren jetzt den Finanzsektor etwas stärker, dann hat man das Problem, dass damit die wichtigen gesellschaftlichen Funktionen dieses Sektors in dieser Produktionsweise unterminiert werden. Was sind diese wichtigen Funktionen? Nun einerseits, dass Kapital global über den ganzen Globus im Sekundentakt ständig hin und her verschoben werden kann. Also die notwendige Flexibilität. Auf der anderen Seite auch, dass diese Booms und diese Spekulationsblasen teilweise wichtige realgesellschaftliche Effekte haben. Um das abzukürzen, Eisenbahnschwindel in den 1850er bis 1860er Jahren. Ganz viel Geld wird in das Eisenbahnnetz investiert von allen möglichen Investoren, das aber gar nicht profitabel ist, in dem Sinne, wie die das erwarten. Das heißt, irgendwann bricht diese Eisenbahnspekulation zusammen, aber danach ist binnen 20 Jahren eine Infrastruktur für den schnellen Bahntransport in Europa entstanden, die es einfach vorher nicht gab und die für die Produktionsweise nützlich ist. Was Ähnliches hatten sie mit der Dotcom-Blase. Da ist auch in diesem Sinne halt produktiv Geld verbrannt worden. Ganz einfach deswegen, weil zwar eine Menge Leute in der Spekulation viel verloren haben, weil die Investitionen in diese ganzen komischen Internetklitschen am Ende nicht profitabel war, aber sie haben eben eine massive Innovation im Bereich der digitalen Kommunikation und der weltweiten Kommunikationstechnologien. Das wäre ein Beispiel dafür. Deswegen kann man hier nicht überregulieren, weil sich das krisenhaft auf alle anderen möglichen Bereiche auswirkt. Die Deregulierung verschärft aber natürlich immer wieder die Krisentendenzen dort. Also ein schönes Spiel. Temporär unter bestimmten Bedingungen kann es trotzdem funktionieren, hat es auch immer wieder im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung. Das Schaubild wollte ich auch gar nicht erklären, es soll nur ein was illustrieren. Wenn diese langen Krisenzyklen jeweils sozusagen wieder in einen Aufschwung führen, dann ist dazu nicht nur irgendeine Basisinnovation vorausgesetzt, sondern es sind immer auch veränderte Formen der Arbeitsorganisation vorausgesetzt. Das heißt aber auch dementsprechende veränderte Formen der Konsumverhältnisse, der Reproduktionsmodelle. Das heißt, wenn zum Beispiel durch die Einführung der Mikroelektronik die Produktionsprozesse flexibilisiert werden, müssen auch die entsprechenden Lebensverhältnisse in allen möglichen Bereichen flexibilisiert werden. Das heißt, das alte Modell, ein Arbeitsplatz, eine Frau, vier Kinder, eine Wohnung, funktioniert nicht mehr, weil die Subjekte eben auch global die ganze Zeit hin und her ziehen. Dafür ist aber auch wieder vorausgesetzt, dass sich zum Beispiel sozusagen ihre Partnerschaftsmodelle und so weiter und so fort verändern. Das lässt sich aber alles eben nie einfach staatlich administrativ durchsetzen. Es erfordert auch bestimmte Bedürfnisse bei den Subjekten selbst, damit die mitmachen. Und ist deswegen etwas, weswegen ich das nur sage, was uns vor der Illusion bewahren sollte, die viele Keynesianer oder auch manche keynesianische Linke teilen. Wir müssen nur den Staat richtig machen lassen, der stellt dann die richtigen Knöpfe und dann funktioniert der Laden wieder. Es gibt jetzt aber noch ein anderes Problem und das hat mit den langfristig eskalierenden inneren Widersprüchen des Kapitalverhältnisses zu tun, also die schon genannten katastrophischen Krisendynamiken. Einerseits hat das jetzt was mit dieser Zerstörung der Umweltbedingungen zu tun, also der sozialen und ökologischen Umweltbedingungen. Andererseits hat es was damit zu tun, dass diese ganze Produktionsweise selbst um einen ganz, ganz merkwürdigen Widerspruch zentriert ist. Einerseits ist die abstrakte Arbeit, also die abstrakte Mehrarbeit für irgendetwas, das noch gar kein bestimmbares Bedürfnis oder gar kein bestimmbarer Bedarf ist, das, worum sich alles dreht, und die Basis der Wertschöpfung oder eben auch der Wertabschöpfung, weil es wird da eben sozusagen Arbeitszeit von Leuten in einen Akkumulationsprozess hineingelenkt. Andererseits ist diese gesellschaftliche Produktionsweise darauf orientiert, die notwendige Arbeitszeit permanent zu reduzieren. Das hat was mit dieser Entwicklung der Produktivkräfte zu tun. Also dass wir heute zum Beispiel in 3 Stunden mehr Klötter herstellen können als vor 20 Jahren in 10 Stunden. Das heißt, eigentlich reduziert sich der Bedarf an notwendiger Arbeit in dieser Gesellschaft permanent. Das Einzige, worum es in dieser Gesellschaft aber geht, ist sozusagen immer mehr zu arbeiten, um immer mehr zu produzieren. Das kann man auch als einen Widerspruch zwischen dem wachsenden stofflichen Reichtum und der gesellschaftlichen Form der Reichtumsproduktion bezeichnen. Also eigentlich ist immer mehr da, aber die gesellschaftliche die gesellschaftliche Form der Produktion weiß mit diesem immer mehr eigentlich nichts anderes anzufangen, als immer schneller, immer noch mehr zu produzieren und darauf immer mehr Arbeitszeit zu verwenden. Das kann dann ab einem bestimmten Punkt eben nur durch die schon beschriebene schöne beschleunigte Vernichtung von Gütern und Produktionsmitteln ausgeglichen werden. Also das heißt, nur auf diese Art und Weise ist es möglich, diese Produktionsordnung am Laufen zu halten, was natürlich das kleine Nebenproblem mit sich bringt, dass es die destruktiven Auswirkungen auf die Umweltbedingungen verschärft. Das Grundproblem kann man auch folgendermaßen zusammenfassen: Die Gesellschaft, in der wir leben, ist zu reich geworden oder wird immer reicher. Sie wird immer reicher an Gütern, Produktionsmitteln, frei verfügbarer Zeit. Das heißt aber gleichzeitig, dass sie für den bonierten Selbstzweck der Kapitalverwertung, nämlich der Vermehrung dieses abstrakten Reichtums, zu reich geworden ist. Das hat Marx als eskalierenden Widerspruch der Kapitalverwertung in den Grundrissen bezeichnet. Kurz gesagt geht es hier eben genau um diese Spannung. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch. Es reduziert die Arbeitszeit für die gesamte Gesellschaft auf ein immer weiteres Minimum, produziert damit eigentlich die Bedingungen für das, was Marx die Social Disposable Time nennt, also die frei verfügbare Zeit, die die Leute eigentlich zur Verfügung hätten, um ihre sozialen Beziehungen zu gestalten, um einfach mal rumzuhängen, um sich wohlzufühlen und so weiter und so fort. Mit diesem ganzen eigentlichen Reichtum, also das wäre sozusagen der eigentliche Reichtum der Gesellschaft für Marx, weil es das ist, was wir sozusagen in die Ausgestaltung unserer Beziehungen und unserer Kulturbedürfnisse lenken können. Mit diesem eigentlichen Reichtum weiß die Kapitalverwertung aber nichts anderes anzufangen, als ihn immer wieder in Arbeitszeit zurückzuverwandeln, in mehr Arbeitszeit, um immer mehr abstrakten Reichtum zu produzieren. Das ist sozusagen dieses Grundproblem. Die Vorstellung dahinter ist natürlich, dass damit gleichzeitig eigentlich auch die Möglichkeitsbedingungen da sind für eine ganz andere Gesellschaft. Aber gerade diese Möglichkeitsbedingungen zeigen sich in dieser Gesellschaft als massive Krise, nämlich als dieser langfristig eskalierende Widerspruch der Kapitalakkumulation. Was heißt das jetzt? Die Grundsatzfrage ist für mich schon geklärt. Wir haben es nicht mehr mit einer normalen zyklischen Krise zu tun, sondern genau mit einer strukturellen Krise der Akkumulation selbst. Worin zeigt sich das? Wir haben seit den 70er Jahren immer wieder fortgesetzt eine wachsende Profitklemme, trotz oder gerade wegen des wachsenden Produktausstoßes, der gewachsenen Produktionskapazitäten und der erhöhten Arbeitsproduktivität, die immer schneller in Güterausstoß und Vernichtung gelenkt wird. Also das heißt, trotzdem können wir nicht mehr so viel produzieren, dass sozusagen dieser eigentliche gesellschaftliche Selbstzweck des Kapitalismus, nämlich mehr Arbeitszeit im Verhältnis zur Gesamtproduktion in die Überschussproduktion zu lenken, trotzdem können wir das nicht mehr in ausreichendem Maße sicherstellen, um realwirtschaftliche Profite zu gewährleisten. Wir haben eine Zunahme von struktureller Arbeitslosigkeit weltweit und das trotz aller politischen Korrekturen und statistischen Verdeckungen. Die politischen Korrekturen bestehen vor allen Dingen darin, vielfältige Formen der Lebenszeitvernichtung zu erfinden. Das sind dann die sogenannten Bullshit-Jobs, um Leute in irgendwelche Arbeit zu bringen, die kein Mensch braucht, die keinem Menschen Spaß macht, die für keinen Menschen irgendeine sinnvolle Tätigkeit ist. Also fast alle Leute, die ich kenne, die im Qualitätsmanagement im sogenannten arbeiten, beschreiben ihre Arbeitsverhältnisse exakt so. Das ist aber nur ein Beispiel dafür. Das heißt, das wäre das Problem. Da aber Lohnarbeit trotzdem nicht mehr ausreichend zur Verfügung ist, gleichzeitig aber der zentrale gesellschaftliche Integrationsmechanismus ist, an den alles andere gekoppelt bleibt, führt das dazu, dass hier auch die sekundären Umverteilungs- und Absicherungssysteme betroffen sind. Die setzen nämlich voraus, dass Lohnarbeit, mit der die Leute Sozialabgaben und Steuern zahlen können, und Kapitalakkumulation, damit Leute in Lohnarbeit sind, irgendwie funktioniert. Wenn das nicht mehr funktioniert, funktionieren auch die normalen Sozial-, Gesundheits- und Rentensysteme, die darauf aufgebaut waren, nicht mehr. wenn das nicht mehr funktioniert, klottert auch langsam die ganze soziale Integration zusammen und die Leute fangen auch an, der Politik massiv zu misstrauen, wie sich das in vielfältiger Form in Dresden auch auf der Straße zeigt, weil die Politik das nicht mehr sicherstellen kann, was sie in ihrem entfremdeten Leben als einzig sinnvolle Existenzform begreifen, nämlich mehr arbeiten zu können, damit sie irgendwie am Ende mehr und schneller konsumieren können. Jetzt könnte man sagen, klingt alles zu düster. Wir hatten doch in den 80er und 90er Jahren auch noch mal eine Zeit, wo die Wirtschaft massiv gewachsen sind und die Profitraten irgendwie wieder gesundet sind. Das kann man jetzt aber beschreiben eigentlich als eine Krisenverschleppung, denn diese Gesundung der Wirtschaft in den 80er und 90er Jahren war nur sehr partiell von der realen Akkumulation gedeckt und war vor allen Dingen von was ganz anderem getragen. Die globale Umverteilung von unten nach oben, die ist vielfältig beschrieben worden. Also das, was sich zum Beispiel darin äußert, dass die unteren gesellschaftlichen Gruppen in allen Ländern immer weniger haben und die Kapitalkonzentration nach oben geht. Das ist aber eben eigentlich keine Realakkumulation, also es kommt da nichts Neues an Mehrwert hinzu, sondern es ist einfach eine Umverteilung. Eine andere Art und Weise ist ein Rückgriff auf die ursprüngliche Akkumulation, also das heißt das, was wir ganz massiv natürlich in der Peripherie erleben, also dass Land, genetische Ressourcen, also Patente auf Saatgut und so weiter und so fort in Warenform verwandelt wird. Und damit natürlich alle Leute, die bisher halt einfach ihr Saatgut selbst immer wieder verwendet haben, faktisch enteignet werden, weil sie jetzt Saatgut immer wieder auf dem Markt kaufen müssen. Das wäre ein Beispiel dafür. Vor allen Dingen haben wir es aber mit einer globalen Verschuldungs- und Spekulationsökonomie zu tun gehabt, die dazu geführt hat, dass wir sozusagen für den Schein der Mehrwertproduktion irgendwie immer schneller, immer mehr produzieren konnten, was wir dann vernichtet haben. Wie hat das jetzt funktioniert? Eine wichtige Sache ist die Überschuldung der Dritten Welt. Seit den 1980er Jahren, was ist die Funktion für uns dabei gewesen? Also warum haben wir den Leuten eigentlich ungedeckte Kredite gegeben, von denen wir genau wussten, die können die nie zurückzahlen? Naja, die Sache ist ganz einfach. Also wir haben es natürlich als wohltätige Gabe beschrieben, erstmal vor allen Dingen als Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit. Aber letzten Endes geht es bei diesen ungedeckten Krediten um was anderes. Es geht darum, dass überschüssiges Kapital aus den Ländern des kapitalistischen Zentrums, das dort nicht mehr produktiv verwertet werden kann, in der Dritten Welt angelegt werden kann. Es geht B darum, weil die produzieren ja immer noch vor allen Dingen Primär- oder Zwischenprodukte, also Rohstoffe oder irgendwelche Zwischenverarbeitungsschritte, während sozusagen die hochwertigen Fertigkonsum- und Investitionsgüter weiterhin im Zentrum oder in der Semiperipherie hergestellt werden können. Was wir damit gemacht haben, ist, wir haben einfach eine kreditfinanzierte Nachfrage für den Export unserer Güter hergestellt. Also das ist eine von den wesentlichen Sachen, um die es geht. Also damit wir sozusagen teure Maschinen verkaufen können. Es gibt noch eine andere schöne Sache. Durch die Kredittilgungszwänge und die Schuldenbedingungen hat sich der ungleiche Tausch mit der Peripherie nochmal in der Richtung verschärft, dass die jetzt gezwungen waren, das, was sie produzieren können, immer mehr zu produzieren und sich auf dem Weltmarkt in der Konkurrenz mit immer billigeren Preisen für Rohstoffe unterbieten mussten. Das ist dann das, was uns auch wieder zugute gekommen ist, nämlich das Sinken der Rohstoffpreise. Also Sie sehen, die Kredite gehen hoch, die Rohstoffpreise gehen runter. Also damit die Leute ihre Schulden bedienen können, müssen alle immer mehr Kaffee, Sojabohnen und so weiter und so fort produzieren, sodass die Weltmarktpreise für das Zeug sinken können, weil sozusagen viel zu viel davon produziert wird im Gesamtmaßstab, wovon natürlich wieder wir profitieren, weil wir diese Primärproduktion für die weitere Veredelung in hochwertige Waren eben auch immer brauchen. Was es natürlich auch noch begünstigt hat, sind Spekulationsgeschäfte, natürlich sowohl auf Rohstoffe als auch auf die Staatsanleihen, die ja jetzt eine schöne, interessante Risikoanlage geworden sind, weil immer unklar war, wie lange kann irgendein Land seine Schulden noch decken. Das heißt, da kann man gut Wetten abschließen. Gut, Bei uns selbst, also im Inland, in den Ländern des kapitalistischen Zentrums, hat man einfach etwas gehabt. Zunächst hat man versucht, die Krise durch eine Erhöhung der Inflation auszugleichen, auch ein bewährtes keynesianisches Mittel. Also wenn das Geld schrittweise entwertet wird, sind die Leute eher geneigt, es gleich in den Konsum zu stecken oder irgendwo zu investieren. Leider Gottes hat es die Wirtschaft nicht so ans Laufen gebracht, wie man sich das gewünscht hat. Das führte dann zu etwas, was man Stagflation nannte, also eine Inflation, eine wachsende Inflation bei gleichzeitig fortbestehender wirtschaftlicher Stagnation. Irgendwann musste man die Inflation wieder runterfahren. Was macht man jetzt? Man fährt die Staatsschuldenquote hoch. In den USA, von der Sie hier die Krisenquote sehen, also die gepunktete Linie ist die Inflationskurve, die geht runter. Die schwarze Linie ist die Staatsschuldenkurve, die geht hoch. Das war vor allen Dingen etwas, wo kann man viel Geld verbrennen und wo kann man gleichzeitig viel produzieren, was eigentlich kein Mensch braucht, in der Rüstung. Das heißt, das ist dann, ist dann das Wettrüsten. Und das ist Reagans Krieg der Sterne. Man bezeichnet deswegen auch diese Periode, obwohl sie sich immer neoliberal nannten, als militaristischen Keynesianismus, weil sozusagen das, wohin die Staatsverschuldung gelenkt wird, um den Laden am Laufen zu halten, überwiegend eben die Rüstungsindustrie ist. Staat kann sich leider auch nicht permanent verschulden. Das heißt, irgendwann musste die Staatsschuldenquote wieder runtergefahren werden. Wo macht man das, wenn man das Kapital nicht schädigen will? Natürlich durch massive Einschnitte ins Sozial- und Gesundheitssystem. Das ist das, was dann vor allen Dingen die Demokraten unter Clinton gemacht haben. Was macht man jetzt aber? Man kann die Leute auch nicht einfach so verrecken lassen. Irgendwie braucht man sie vielleicht auch manchmal noch oder mindestens einige von ihnen. Also irgendwie müssen die noch für sich sorgen können, auch weil man Eigenverantwortung im Neoliberalismus dann ja so hoch hält. Das funktioniert, indem das, was an der Staatsschuldenquote runtergeht, durch die gestrichelte Linie aufgefangen wird. Das ist nämlich die Privatverschuldung, also die Verschuldung der Privathaushalte, die jetzt entsprechend hoch geht. Ganz einfaches Modell, Mama hat Krebs, Gesundheitssystem springt für die Krebsoperation nicht ein, aber ihr als Familie, ihr könnt doch selbst die Verantwortung für Mama übernehmen, wollen ja auch nicht, dass sie stirbt, nehmt doch einfach eine dritte, vierte, fünfte Hypothek auf euer Häuslein auf und dann könnt ihr die Krebsoperation selbst finanzieren. Also das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, natürlich geht es auch um den Konsum von allen möglichen anderen Gütern. Damit das jetzt funktioniert, musste man aber vor allen Dingen was anderes machen. Man musste in massiver Form den Finanzsektor deregulieren, weil jeder Mensch mit halbwegs Verstand kann sich ausrechnen, dass jemand, der nicht genug verdient, um sich alltäglich über Wasser zu halten, die dritte, vierte, fünfte Hypothek auf sein Haus wahrscheinlich nie zurückzahlen kann. Das heißt, dass damit das jetzt funktioniert, müssen sozusagen die Kriterien für Bonität, für Kreditfähigkeit und so weiter und so fort massiv abgesenkt werden können. Funktioniert dann darüber, dass man mit Derivaten auf Derivaten auf Derivaten auf diese Hypotheken halt weiter spekulieren kann. Und solange es irgendeinen Idioten auf der Welt gibt, der das Zeug kauft, weil er denkt, die Blase wird sich schon weiterentwickeln, solange funktioniert das Spiel sozusagen. Wir wissen jetzt leider alle, dass diese Blasenökonomie nicht ewig funktioniert hat. Sie hat sich allerdings auch immer ein bisschen weiter verschieben lassen. Wie funktioniert das? Also Deregulierung des Finanzsektors, Blasenökonomie, wetten auf eine unmögliche Zukunft der Wertschöpfung. Warum unmöglich? Weil das Weltfinanzvolumen eben, wie schon vorhin erwähnt, inzwischen die globale Wertschöpfung in der Realwirtschaft um das 40- bis 70-fache übersteigt. Also alles, was sozusagen an realwirtschaftlich erzeugten Produkten und Dienstleistungen auf den Märkten herumgeistert. Realwirtschaft ist bei mir in Anführungszeichen gesetzt, weil diese Realwirtschaft eigentlich auch schon längst keine Realwirtschaft mehr ist, weil da stecken eigentlich auch alle Sachen drin, die als Produkte und Dienstleistungen überhaupt niemandem zugutekommen, sondern die einfach nur sinnlos verpannt werden letzten Endes und die deswegen auch zu einer realen Wertschöpfung in keiner Form beitragen. Das Schöne war, als die erste große Spekulationsblase der 90er geplatzt ist, nämlich die Dotcom-Blase, also das war die Spekulation auf die ganzen Immobilienklitschen, hatte sich die Immobilienblase schon weit genug aufgebaut, dass das ganze überschüssige Kapital aus der Dotcom-Blase in die Immobilienblase rüberwandern konnte. Deswegen sehen Sie hier bei den Finanzspekulationen auch nur einen relativ kurzen Einbruch und dann geht es eigentlich gleich wieder wunderschön hoch. Die Immobilienblase, da erinnern sich viele vielleicht noch dran, ist 2007-2008 dann auch geplatzt und hat die sogenannte Weltfinanzkrise hervorgerufen. Also irgendwann wurde klar, dass die Derivate auf Derivate auf Derivate auf irgendwo gebaute Häuser, in denen niemand wohnt, oder irgendwelche Hypotheken auf Häuser, die niemand zurückzahlen kann, dass das Ganze nicht weiter funktioniert. Wie haben wir damit reagiert? Wir gehen jetzt wieder zurück. Und zwar zum größten historischen Anstieg der Staatsverschuldung ever. Also das ist die Kurve der Staatsverschuldung, die jetzt 2007 und in der Folge so durch die Decke geht wie niemals zuvor. Das Ganze aber nicht irgendwie zum Ausbau der Gesundheits- und Sozialsysteme, sondern damit diese Spekulationsökonomie weiterlaufen kann. Das heißt, Stabilisierung des Finanzsektors, Rettungspakete dafür, die werden wieder querfinanziert, das erleben wir stündlich und täglich in ganz Europa, durch die weitere Kürzung von Sozialleistungen, von Gesundheitsleistungen, von Ausgaben für Bildung oder von irgendwelchen Scheintrostpflästerchen, die unsere ökologischen Zerstörungsdynamiken kompensieren sollen. Das Weltfinanzsystem bedankt sich auch. Wie Sie sehen, geht die nächste Blase wieder hoch. Wo liegt die jetzt? Das ist die Spekulation auf Staatsanleihen. Ganz einfach deswegen, weil natürlich auch jedem klar ist, dass die Staaten ihre Verschuldung langfristig nicht bedienen können. Und das heißt, jetzt kann man wieder Wetten abschließen, welcher Staat hält am längsten durch. Das ist sozusagen der Punkt, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Realwirtschaftlich hat das auch Folgen. Um das alles abzukürzen, und ich komme jetzt auch wirklich gleich zum Schluss, was man hier sieht, sind die Ruinen der spanischen Immobilienblase. Das heißt, hier ist viel investiert worden, um Häuser im schönen Spanien zu kaufen, in denen kein Mensch je gewohnt hat. Auch viel investiert worden, um da Golfplätze mitten in der Wüste anzulegen, weil die Finanzinvestoren in anderen Ländern, das sind jetzt aber nicht nur böse Investoren, das ist auch die kleine Oma, die irgendwie einen Rentenfonds irgendwie hält. Ne? Das sind also auch wir und sie alle in gewisser Weise, zumindest alle, die irgendwann mal geriestert haben oder so. Wenn man denen ein Foto gezeigt hat von einem Golfplatz, waren sie bereiter, in die Sache anzulegen, weil sie dachten, das fördert die Anlagebedingungen. Das heißt, man hatte über Jahrzehnte Golfplätze, die in der Wüste bewässert worden sind, obwohl da niemand wohnte und nie jemand spielte. Nach dem Zusammenbrechen der Immobilienblase macht Spanien jetzt Folgendes, es reißt diese ganzen Immobilien ab. Teilweise auch so, dass natürlich Leute, die tatsächlich irgendwo wohnen und die ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können, auch aus den Häusern rausgeschmissen werden. Nachdem man da in Spanien eine sehr medial unschöne Selbstmordwelle hatte, teilweise halt auch mit symbolischen Selbstmorden, dass sich Leute halt vor ihren Häusern erschossen haben oder so, hat man zumindest gesagt, dass Leute mit Familien nicht mehr zwangsenteignet werden. Aber ansonsten hat man eben auch diese Verschiebung. Warum macht man das alles? Also warum vernichtet man Immobilien? Nun mit einem ganz einfachen Argument. Nur auf die Art und Weise kann der Immobilienmarkt gesunden. Das heißt, die Immobilienpreise sinken nicht mehr, sondern die Nachfrage trifft wieder auf ein reduziertes Angebot. Die Immobilienpreise können wieder steigen und nur so kann man eine neue Immobilienspekulation ermöglichen, die dann wieder die Bauwirtschaft ans Laufen bringen soll. Das ist sozusagen eine fortgeschrittene Variante von dem, was Keynes, der ja auch wusste, dass das so auf Dauer nicht funktioniert und immer dachte, wir gehen irgendwann in eine Gesellschaft der Muse und der befreiten Zeit über, was Keynes dann sarkastisch Digging Holes nannte, also Löcher buddeln und wieder zuschütten, damit irgendwo Arbeitstätigkeit investiert wird, damit irgendjemand auf diese Arbeitstätigkeit und auf die möglichen Produkte spekulieren kann. damit sind wir beim letzten Punkt. Jetzt weiß ich nicht, also ihr oder Sie haben jetzt zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder wir hören den Song erst, das dauert aber 3 Minuten extra und dann brauche ich noch 10 Minuten. Oder wir hören den nicht und dann brauche ich nur noch 7 Minuten. Okay, dann jetzt mal zur Abwechslung der Song und Sie können sich jetzt alle mal überlegen, was das damit zu tun hat, wo wir jetzt sind. Wie gesagt, Bob Dylan 1967, aber in einer etwas krachigeren Version. Was hat das jetzt alles mit unserem Thema zu tun, abgesehen davon, dass ich irgendwie noch einen Song spielen wollte? Also eigentlich bringt Dylans Lied von 67, also der Text, der Mann hat ja auch nicht umsonst den Literaturnobelpreis bekommen, ganz gut eine Situation zum Ausdruck, in der wir uns befinden, natürlich auf einer poetischen Ebene. Man kann sich mal angucken, worum es hier geht. Also natürlich die Eingangsszene, beginnt mit einem Dialog zwischen dem Joker und dem Dieb. Also dem Joker ist ja ein bisschen schwer zu übersetzen. Ne? Ist der Clown, ist der Sarkastiker, ist der also halt so eine ambivalente, schillernde Figur. Beides auf jeden Fall Leute, die archetypische Figuren sind, die halt irgendwie in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie leben, von Anfang an auf jeden Fall dabei sind. Die eine Figur sagt aber auf jeden Fall, es muss irgendeinen Ausweg geben, also irgendeinen Weg raus von hier. Die interessante Frage ist, warum eigentlich? Nun, der eine Grund ist, es herrscht hier irgendwie zu viel Verwirrung. Confusion kann man aber auch mit Chaos übersetzen. Es gibt sozusagen an keinem Punkt irgendeine Form von Erleichterung. Dann wird ganz kurz angedeutet, womit das was zu tun hat. Es gibt irgendwie so eine Erfahrung von Enteignung und Beraubung. Die Businessleute, die den Wein trinken, die Leute mit dem Flug und den anderen Gerätschaften, die Erde ausplündern. Aber dieser Ausbeutungszusammenhang ist nicht nur problematisch, weil einem irgendwann irgendwas weggenommen wird, sondern es hat was mit den gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Orientierungen zu tun. Das ist nämlich der Vorwurf dahinter, dass niemand von denen, die Erde ausplündern oder die schönen Güter, an denen man sich berauschen kann, sozusagen wegnehmen, dass niemand von denen irgendeine Ahnung hat, was die Dinge wirklich wert sind. Also was sie vielleicht für irgendwelche konkreten Bedürfnisse sein könnten. Vielleicht, weil sie zu viel an irgendwelchen absurden, abstrakten Wertvorstellungen hängen. Das wäre sozusagen das Rahmennarrativ und das Problem, was der Joker aufmacht. Der Dieb antwortet jetzt aber auf eine sehr interessante Art und Weise. Er sagt nämlich, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, sich darüber aufzuregen. Warum nicht? Weil eigentlich die meisten von uns oder zumindest viele unter uns schon längst wissen, dass das Leben, das wir leben, nichts anderes als ein absurder Witz ist. Also etwas, das in seiner ganzen Tragik eigentlich auch überhaupt nicht mehr und in keiner Form ernst genommen werden kann. Wenn wir das eigentlich schon wissen, dann sollten wir jetzt auch nicht mehr viel Zeit damit verbringen, halt irgendwie falsch an irgendwelchen Scheinproblemen rumzudoktern und irgendwie uns selbst was in die Tasche zu lügen, dass die Art und Weise, der Ort, wo wir sind, halt irgendwie noch verbessert werden kann, sondern wir sollten was anderes machen, weil die Zeit abläuft. Das ist jetzt eine ganz nette subversive Szene eigentlich. Wir haben jetzt aber im Text einen massiven Bildbruch, also einen Szenenwechsel, weil es kommt auf einmal was anderes ins Bild, was bei diesem subversiven Gespräch vorher nicht zu sehen war, nämlich ein Wachturm. Ein Wachturm gehört üblicherweise zu einer Burg. Wir können jetzt so ein bisschen da rein interpretieren, dass die Burg natürlich sozusagen die Form des etablierten gesellschaftlichen Systems, die etablierten gesellschaftlichen Verhältnisse sind, aus denen die beiden Subversiven irgendwie raus wollen. Und auf diesen ganzen Wachtürmen stehen überall die Prinzen, also das heißt die Eliten und Semi-Eliten, die sozusagen die Burg schützen und verteidigen, während innen drin aber eigentlich alles weiterläuft wie bisher. Also es kommen die ganze Zeit Frauen vorbei, es kommen die barfüßigen Diener vorbei, die ganze Zeit sozusagen die Arbeit weiter verrichten, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. Das Sie lachen so, finden Sie das überinterpretiert? Und wir haben jetzt gleichzeitig noch einen weiteren Bildbruch. Auf einmal beginnt nämlich irgendwas anderes sich zu ereignen. Draußen in der weiten Ferne fängt eine Wildkatze zu krollen an. Könnte auch ein Tiger oder ein Löwe sein. Kann man jetzt mit ein bisschen Fantasie durchaus als das Bild der verdrängten und ausgelagerten Natur sehen, die sich irgendwie zurückmeldet. Und gleichzeitig haben wir ein Bild, das fast schon mythisches Bild mit den zwei Reitern, die irgendwie ankommen, immerhin sind es die drei apokalyptischen, und dem Wind, der zu heulen beginnt. Also irgendeine Form von anstehender Veränderung, die sozusagen möglicherweise auch die Leute in der geschützten Burg hinwegfegen wird. Vielleicht aber auch die Möglichkeit mit sich bringt, dass es irgendeinen Weg raus von da doch noch gibt. Was hat das jetzt abschließend mit unserem Thema zu tun? Wir stehen vielleicht heute tatsächlich zwischen verschiedenen Alternativen der Art und Weise, wie wir unsere gesellschaftlichen Beziehungen in den nächsten Jahrzehnten neu bestimmen und neu gestalten werden, wenn wir davon ausgehen, dass diese Art und Weise der Vergesellschaftung tatsächlich nicht mehr funktioniert. Das tut zumindest Wallerstein, der dazu schon in den 90er Jahren auch ein paar schöne Prognosen geschrieben hat. Ist ganz lustig, ich habe die Anfang 2001 mit Studierenden mal gelesen, da fanden alle das viel zu schwarzmalerisch und übertrieben. Inzwischen sind wir 15 Jahre weiter und ich habe das letzte Semester noch mal gelesen und alle fanden halt, es ist irgendwie eine 1:1 Beschreibung des Stadiums, in dem wir uns gerade befinden. Wallerstein geht jedenfalls davon aus, dass wir seit 72, 75 uns nicht nur in einer normalen Reproduktionskrise befinden, sondern im finalen Zerfallsstadium des kapitalistischen Weltsystems. Der Niedergang der Akkumulation wird durch das ausgeglichen, was ich gezeigt habe, also Staats- und Privatverschuldung, Überschuldung der Peripherie, Spekulationsblasen, Umverteilung zugunsten der Eliten. Verschleppt, aber eben nicht aufgehalten, sondern in der Krisendynamik eigentlich fortlaufend zugespitzt. Was sind jetzt sozusagen diese Grenzen, an die wir stoßen? Nun ja, wir haben Grenzen der globalen Expansion. Das heißt, es gibt eigentlich fast keine Weltgegenden mehr oder es gibt keine Weltgegenden mehr, die wir noch erschließen können. Es gibt auch immer weniger noch nicht verwahrenförmigte Dinge, die wir in diesen Weltgegenden halt irgendwie enteignen können, damit wir sie halt irgendwie in Warenform zum Weiterlaufen des Kapitalprozesses verwenden können. Das heißt, die Ausdehnungsfähigkeit, die Expansionsfähigkeit des Systems stößt hier an die globalen Grenzen. Deswegen, das ist ja immer eine gute Zeit für Science Fiction, wo dann überlegt wird, wie man irgendwelche neuen Welten erschließen kann, wie wir das früher mit den indigenen Völkern auf dem Globus erstmal gemacht haben, von denen es aber jetzt halt leider nicht mehr so viele gibt. Deswegen muss man jetzt schon ein bisschen größer denken. Wir haben gleichzeitig teilweise kompensiert durch die Überproduktion von bestimmten Rohstoffen. Wir haben aber in bestimmten Bereichen, also Rohstoffe, die zurückgehen, eine langfristige Steigerung der globalen Lohn- und Rohstoffkosten, die halt permanent auf die Profite drückt. Warum? Wir brauchen einfach durch die erhöhte Arbeitsproduktivität auch immer weniger niedrig qualifizierte Arbeit. Höher qualifizierte Arbeit muss irgendwie auch höher entlohnt werden. Nicht, weil man gutmütig zu den Leuten ist, sondern weil halt einfach höher qualifizierte Arbeit höheres Reproduktionsniveau voraussetzt. Also die Leute müssen sich auch einfach etwas besser reproduzieren und regenerieren können. Und weil sie auch voraussetzt, dass es bestimmte Motivationslagen gibt. Weil deswegen kann man auch nicht mehr so gut auf Sklavenarbeit zurückgreifen wie früher. Höher qualifizierte Arbeit braucht immer sowas wie Eigenmotivation, weil hier eine Selbstführungsfähigkeit der Arbeitskräfte vorausgesetzt ist. Und wenn die keinen Bock haben, funktioniert das Ganze dauerhaft nicht. Das heißt, das ist ein Hintergrund der global steigenden Lohnkosten, vor allen Dingen in der Semiperipherie. Also auch China muss die Löhne jetzt zum Beispiel sukzessive erhöhen. Gut. Wir haben eine absolute Grenze der Externalisierung ökologischer und sozialer Folgekosten, eben in der Zerstörung der Umweltbedingungen. Also bisher war es halt immer so, dass man sagen konnte, ökologische Kosten können aus dem Kapitalverhältnis ausgelagert werden. Also entweder vernichtet man halt irgendwie die Grundlagen der Produktion irgendwo, um dann woanders hinzugehen, stößt aber an die Grenzen der globalen Expansionsfähigkeit. Andere Möglichkeit der Auslagerung: man lässt den Staat sich um die Folgekosten kümmern, also der Deal, den wir jetzt mit der Atomwirtschaft zum Beispiel haben, macht mal 30 Jahre ordentlich Profite und wir kümmern uns dann die restlichen 5 Millionen Jahre mit der ungeklärten Frage, wo wir mit den Folgekosten dieser spezifischen Technologie halt irgendwie hinkommen. Das übernehmen wir aber als Staat und als Gesellschaft. Wenn wir das aber übernehmen wollen, muss die Staatsschuldenquote steigen. Wenn die wieder gedeckt werden soll, kann man nur auf Besteuerungen eigentlich zurückgreifen. Das würde aber zusätzlich auch wieder die Profite drücken. Funktioniert also eigentlich auch nicht. Und damit haben wir so das grundlegende Problem. Das führt jetzt nicht in den großen Zusammenbruch, vielleicht auch nicht, dass irgendwo der revolutionäre Wind sofort auffrischt. Aber es führt zumindest dazu, dass die Funktionslogiken zwar weiterlaufen wie bisher, aber mit zunehmend chaotischen und destruktiven Fluktuationen, und zwar in allen Bereichen. Also das betrifft nicht nur die Ökonomie, sondern das betrifft auch die Staatensysteme, die nicht mehr funktionieren, und das betrifft die geopolitischen Verhältnisse, die nicht mehr funktionieren, weil sozusagen die Verdrängungskonflikte und die Verdrängungskonkurrenz zwischen den internationalen Wettbewerbsstaaten, um von den Krisenauswirkungen nicht zu massiv betroffen zu sein, wechselseitig zunimmt. Für Wallerstein ist jetzt der Gedanke, dass, wenn ein System nicht mehr funktioniert, natürlich irgendwelche neuen Bedingungen austariert werden müssen. Also das, was wir im Übergang vom Feudalismus, Absolutismus zum Kapitalismus erlebt haben, wie das Folgesystem möglicherweise aussieht. Also außer wenn wir es schaffen, die ökologischen Grundlagen vorher zu zerstören, kann natürlich auch passieren. Das wiederum ist was, was sich für Wallerstein in dieser Zeit des Niedergangs in vielfältigen und sozialen und politischen Kämpfen entscheidet. Dieses Zeitalter des Niedergangs hat er für den Jahrtausendwechsel, für die ersten 20 Jahre sozusagen prognostiziert als die Hölle auf Erden. Also einfach, weil man davon ausgeht, dass der Niedergang der Akkumulation, wie gezeigt, zur Eskalation der ökonomischen, sozialen und ökologischen Krisendynamiken führt, dass es aber auch eben zu einer Zunahme vielfältiger zwischenstaatlicher Verteilungskonflikte kommt, dann eben auch entsprechend zu einer Zunahme von Bürgerkriegen, die müssen irgendwie begründet werden natürlich, also man sagt jetzt nicht, es geht um Verdrängungskonkurrenz, das sind dann ethnisch-religiöse Begründungsdimensionen oder wenn wir das irgendwo machen, dann sind es natürlich immer universalistische Werte, also Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, die wir irgendwo hinbringen wollen. Aber unabhängig von der Begründungsdimension gibt es eben hier die These, dass es eine andere Ursache dieser zunehmenden Verteilungskonflikte und Abwehrkämpfe um die Verteidigung von bestimmten fortbestehenden Differenzen und Privilegiensystemen geht. Natürlich damit verbunden steht auch in der Prognose massive Expansion der globalen Flucht- und Migrationsbewegung, auf die irgendwie reagiert werden muss. Gleichzeitig in dem Moment, wo sozusagen diese zwischenstaatlichen Beziehungen zusammenbrechen, haben wir es mit einer zunehmenden Desintegration der globalen Kontrollregime und Rechtsstandards zu tun. Also das heißt, es gab einen Stand, wo der Laden noch einigermaßen funktioniert hat, wo wir sowas wie internationale Abstimmungen, internationale Verträge, teilweise auch sozusagen internationale Institutionen hatten, die tatsächlich so ein bisschen was bewirken konnten. Inzwischen hat sich das massiv verschoben. Also das heißt, die Europäische Union schickt, wenn irgendwelche normalen Demokratiestandards unterlaufen werden und sich Polen zum Beispiel halt schrittweise mal in ein autoritäres Staatssystem verwandelt, wie wir das derzeit erleben, schickt mal halt irgendwie so ein paar Abmahnungen oder Bedenken, aber natürlich unternimmt man da nichts, weil was soll man eigentlich tun? Diese Desintegration haben wir in ganz vielen Bereichen, also niemand muss sich an irgendwelche ökologischen Vereinbarungen halten, Menschenrechte schon gar nicht, und wozu die UNO eigentlich noch da ist, außer ab und zu mal ein trauriges Gesicht zu machen, versteht auch niemand mehr so richtig. Ich muss zum Schluss jetzt etwas zuspitzen und etwas polemisch sein. Okay. Das Ganze bringt aber auch ein anderes Problem. Was jetzt nämlich zerfällt, sind auch die Bindekräfte und ideologischen Rahmennarrative. Also zum Beispiel das Versprechen, dass mit immer mehr Wachstum die globalen Polarisierungen und Ungleichheiten ausgeglichen werden können oder es uns allen irgendwann besser geht und wir alle immer freier und gleicher werden, ist natürlich auch ein Problem, weil warum soll man noch mitmachen? Parallel, natürlich kann man das mit Gewalt sozusagen aufrechterhalten, parallel hat man aber auch noch was anderes, was passieren wird oder gerade schon passiert, zumindest laut Wallerstein, nämlich eine Desintegration des staatlichen Gewaltmonopols. Ist kurz gesagt einfach zu teuer. Das heißt, das staatliche Gewaltmonopol muss auch sukzessive ausgelagert werden an private Dienstleister zum Beispiel. Also wir lassen ja selbst die Flüchtlinge, die wir im Mittelmeer abschlachten, schlachten wir ja nicht als Staaten ab, sondern wir haben dafür einen Dienstleister, die Agentur Frontex, die das für uns erledigt. Hat auch den Vorteil, dass wir sagen können, der Europäische Gerichtshof hat Frontex ja schon mehrfach wegen Menschenrechtsverletzungen verwarnt, dass man dann sagen kann, das sind ja nicht wir als Staaten, das ist diese private Agentur. Gleichzeitig private Anbieter konkurrieren miteinander, überbieten sich. Damit hat man eben sozusagen auch so eine Auslagerung des staatlichen Gewaltmonopols von Polizei- und Militärfunktionen. Also auch im Irak zum Beispiel hat ja die USA die schlimmsten Sachen schon durch Privatanbieter erledigen lassen. Das hat aber jetzt auch ein Problem, dass diese Staatsstrukturen halt zunehmend kollabieren, weil sie zunehmend mit eigentlich quasi mafiösen Strukturen durchdrungen sind. Die Kehrseite des Ganzen ist dann der Autoritarismus, also ganz einfach deswegen, weil wie kann eigentlich ein zerfallender Staat noch Handlungsfähigkeit simulieren? Nun, er simuliert sie, indem er Souveränität im Kampf gegen irgendwelche imaginären oder realen Feinde simuliert. Also das heißt, Sozialschmarotzer und Geflüchtete natürlich, die internationalen Terroristen, also in den USA kommen ja weniger Leute durch Terroranschläge zu Schaden als durch Rasenmäher. Trotzdem hat noch niemand den großen Kampf gegen Rasenmäher ausgerufen. Das war jetzt gemeint mit den mehr oder weniger imaginären Gefahren. Weil natürlich ist jeder Terroranschlag tragisch, aber es ist sozusagen nicht das, wo irgendwie die größten und die meisten Probleme statistisch gesehen in unserer Gesellschaft liegen. Gleichzeitig mit der Zersetzung, aber natürlich auch ein Rückzug auf Kliententum. Also das heißt, man macht keine allgemeinen Wirtschaftsstandards mehr, sondern man macht was, weil man die SPD ist, für die Kohlewirtschaft, weil man mit denen so gut kann. Das ist gemeint mit Kliententum. Oder auf der anderen Seite natürlich individueller Selbstschutz, also das sind die Bürgerwehren, die inzwischen ja auch in Deutschland aus dem Boden schießen. Das Ganze verbunden, wenn man irgendwelche Krisen halt wegprojizieren will und Feinde bekämpfen will, dann eben auch laut Wollaston mit einer Zunahme von Nationalismus, offenem Rassismus, Hass und Kampf, Sexismus, damit die Frauen die Reproduktionsarbeit endlich mal wieder richtig wuppen. Das Ganze nicht nur als populistische Bewegung, sondern eigentlich auch als staatliche Tendenz. Das haben wir im Pegida als Spiegel- und Projektionsflächeband mal untersucht. Abschließender Punkt. Klingt jetzt alles hässlich, bisschen Optimismus braucht man zum Schluss, there must be some kind of way out of here. Bei Wollaston ist das Zeitalter des Übergangs durchaus auch sowas wie ein Zeitalter der wachsenden Chancen auf soziale Veränderungen, die in eine andere Richtung gehen können. Die Zerfallstendenzen begünstigen nämlich auch die Zunahme antisystemischer Bewegungen mit inklusiv solidarischen, egalitären, globaldemokratischen Vorstellungen und Wertorientierungen. Und die haben eine sehr reale Grundlage, nämlich der erreichte Stand des Reichtums, den wir als Gesellschaft eigentlich haben. Also das heißt, wir müssen eigentlich niemanden ausbeuten, wir müssen auch niemanden verhungern lassen. Wir müssen nicht immer mehr arbeiten, damit es uns morgen noch schlechter geht als heute, sondern wir haben eigentlich ein Produktivitätsniveau erreicht, wo wir, wenn wir die 56% der globalen Kalorienproduktion, die wir vernichten, global alle leicht, also anders nutzen würden, global alle leicht adipös sein könnten. Das ist sozusagen der realistische Hintergrund, also dass das, was die Krise ist, halt eigentlich auch eine Möglichkeitsbedingung für eine andere Gesellschaft und eine andere Verteilung ist und damit auch vielleicht für andere politische und soziale globale Formen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Gegenbewegung, also exklusiv solidarische, nationalistische, rassistische Tendenzen nehmen zu. Dahinter steht letzten Endes, wenn man es sehr vereinfachen will, meistens, das sieht man auch, wenn man Pegida-Diskurse analysiert, in letzter Instanz eigentlich immer die Verteidigung eines bedrohten Status quo, an dem irgendwelche Restprivilegien geknüpft sind, die man noch hat oder die man noch zu haben glaubt. Das heißt, damit hat man sozusagen eine Polarisierung auch der Gesellschaft, wo verschiedene Bewegungen in zwei verschiedene Richtungen gehen. Für Wollaston ist das der Moment der Zeit, in dem Moment im Sinne von des altgriechischen Kairos. Also es ist an der Zeit, the hour is getting late, es ist an der Zeit für irgendeine grundlegende Entscheidung. Und tatsächlich ist in dieser Krise, wo die normalen Parameter des gesellschaftlichen Lebens eigentlich nicht mehr funktionieren, wird der Einfluss moralischer Entscheidungen und politischer Kämpfe sozusagen auf die zukünftige Gestaltung der gesellschaftlichen Beziehungen größer. Wenn Systeme funktionieren, hat der strukturelle Determinismus mehr Gewicht als der freie Wille des Individuums und der Gruppen. Sieht man daran, dass alle Formen der Integration, der emanzipatorischen Impulse der Frauenbewegung oder von irgendwelchen rassistisch diskriminierten Bewegungen halt immer nur in einer sehr begrenzten Form halt integriert werden konnten, nämlich insofern sie halt der Verwandlung in neue Lohnarbeitskräfte und der Verwandlung in Billiglohnarbeitskräfte und damit der, dem weiteren Laufen des Funktionierens des Kapitalismus diente, was diese emanzipatorischen Bewegungen nicht als Primärziel hatten meistens. Aber das ist damit gemeint, dass der strukturelle Determinismus mehr Gewicht hat als der freie Wille. Aber in Zeiten des Übergangs und der Krise wird der Faktor des freien Willens zentral. Dies lässt unserem Handeln, unserem moralischen Urteil einen Freiraum. Das bedeutet auch, dass dies eine Periode schrecklicher Kämpfe sein wird, da es um so viel mehr geht als um den sogenannten normalen Zeiten. Das heißt jetzt andererseits aber auch, dass man jetzt hier weder eine düstere noch eine optimistische Zukunftsprognose machen kann, weil das Chaos und die Konflikthaftigkeit der Leute, die draußen stehen und der Leute, die immer noch auf den Wachtürmen stehen, die halt leider auch meistens die stärkeren Gewaltressourcen haben, weil diese Konflikthaftigkeit natürlich zunehmen wird und der Ausgang des Übergangs damit halt auch relativ unprognostizierbar ist. Damit bin ich am Schluss. Nur die zwei möglichen Konturen des postkapitalistischen Weltsystems, also wohin kommen wir, wenn die Krise der Kapitalakkumulation wirklich zu irgendwas anderem führen sollte. Die eine Möglichkeit wäre eine relativ egalitäre, global-föderale, also föderal, weil man natürlich nicht alle Sachen global entscheiden kann, aber letzten Endes trotzdem global vernetzte und organisierte demokratische Weltregierung, etwas, was wir noch nie hatten, was aber eigentlich angesichts der Kommunikationstechnologien, über die wir inzwischen verfügen, keine Unmöglichkeit wäre. Und in dieser Weltregierung würde es auch darum gehen, eigentlich das, was man im Vorkapitalismus hatte, die globalen Produktionskapazitäten und Austauschbeziehungen bedürfnisorientiert miteinander zu vermitteln. Halt einfach in dem Sinne, also ich habe verschiedene Apps auf meinem Handy zum Beispiel, und es ist halt klar, ich mache bestimmte Sachen ganz gerne, empfinde ich auch nicht als Arbeit, manchmal einen wissenschaftlichen Vortrag, manchmal irgendwie kochen für eine Küfer, was auch immer. Ich kriege Apps auf mein Handy, was wird wo gerade gebraucht, kann mich dann mal melden, wenn ich Lust habe. Weil wir alle nicht mehr viel arbeiten müssen, kann man sich auch relativ darauf verlassen, dass es da einen relativ starken Mechanismus der anderen Selbstregulation, nämlich der Bedürfnisbezogenen, geben könnte. Ansonsten kann man an bestimmten Stellen nochmal nachsteuern, aber das wäre letzten Endes auch möglich, weil die Kommunikationstechnologien, die wir derzeit haben und die wir dazu verwenden, um halt nach komplexesten Risikokalkülen halt Kapital im Sekundentakt über den ganzen Globus irgendwie zu verschieben. Man kann sich ja fragen, warum diese technischen Kapazitäten nicht auch dazu genutzt werden könnten, die Bedürfnisse von Millionen Menschen unmittelbar mit ihren Tätigkeiten zu vermitteln, ohne diese merkwürdige Selbstverwertung des Werts dazwischen zu schalten. Das wäre damit gemeint. Dafür stehen derzeit leider nur zersplitterte antisystemische Bewegungen, von denen es aber halt eine ganze Menge gibt. Das ist was, was man wieder positiv sehen kann. Die andere Variante wäre sozusagen, um die bestehenden Ungleichheiten und Privilegiensysteme im Interesse natürlich auch nicht nur des 1%, sondern auch der oberen Mittelschichten zum Beispiel, die vom derzeitigen Vergesellschaftungsmodus noch profitieren, halt irgendwie aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, wird man global halt zunehmend auf autoritäre, hierarchische und gewaltbasierte Staatensysteme zurückgreifen müssen. Ist ja ein Transformationsprozess, den wir vielfältig gerade auch schon erleben. Die Frage ist, ob es dann langfristig eigentlich noch ein einheitliches Weltsystem geben wird oder nicht eine Fragmentierung und ein Zerfall in eine Vielzahl von Einzelstaaten, die gegeneinander versuchen, die Interessen ihrer ökonomisch-politischen Eliten halt irgendwie aufrecht zu erhalten, aber eben auch das wird nicht nur vertreten von dem bösen 1%, sondern das wird vertreten von allen Leuten, die irgendwie versuchen, eine irgendwie differente, relativ privilegierte Position noch zu verteidigen. Also auch von den 25%, die in einigen Bundesländern AfD zum Beispiel gewählt haben. Genau, das wären so, am Abschluss muss man ja immer noch mal irgendwie eine Prognose sagen, in welche Richtung es gehen könnte. Und zwei Prognosen sind immer besser als eine, weil... Okay, Dankeschön. Vielen Dank.